wo Herr Rübezahl seinen Namen hat, von Rosalie Koch. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org, wo Herr Rübezahl seinen Namen hat. Unsichtbar schlich der Berggeist einmal von seinem Felsen ins Tal hinab und lustwandelte zwischen grünem Gesträuch und blühenden Hecken. Da gewahrte er die Gestalt eines überaus lieblichen Mädchens, welches die Tochter eines Fürsten war, der im schlesischen Gebirge herrschte und die sich mit den Gespielinnen ins Gras gelagert hatte. Sie pflegte oft mit den Jungfrauen ihres Hofes in diesen Büschen zu lustwandeln, für ihren Vater Erdbeeren zu pflücken oder duftende Kräuter und Blumen zu sammeln. Ei, dachte der Berggeist, die schöne, heitere Wesen wäre eine gar erfreuliche Gesellschaft in meinem einsamen Reiche. Und alsbald entführte als ein Sturmwind die schöne Emma, indem er die Augen der Gespielinnen durch Staub und Sand blendete, die nun mit ihrem Weglagen Berg und Tal erfüllten und ohne Unterlass nach der geraubten Prinzessin suchten. Der König, ihr Vater, war sehr betrübt darüber, nahm die goldene Krone von seinem Haupte und verhüllte sein weinendes Angesicht mit einem Purpurmantel. Am traurigsten aber war die Prinzessin selbst, als sie sich plötzlich in dem Palaste des Berggeistes befand, den er im Augenblicke aufgebaut und mit so viel Reichtum und Glanz ausgeschmückt hatte, wie es die Königstochter selbst am Hof ihres Vaters nicht gesehen. Sie selbst war auf das Kostbarste gekleidet und eine ganze Reihe Kisten und Schränke standen mit allerlei Putz und Schmuck für sie angefüllt. Ein schöner Lustgarten umgab den Palast von drei Seiten. Die Obstbäume darin trugen purpurrote und goldene Früchte und auf den Rasenplätzen, die von den seltensten Blumen eingefasst waren, lag der erquickendste Schatten. Der Berggeist, bemüht, dass es seinem schönen Gaste gefallen sollte, ernannte die Prinzessin zur unumschränkten Herrscherin dieser Besitzung und folgte jedem ihrer Winke wie einem Befehl. Aber bei alledem fühlte sich Emma doch unglücklich, denn sie sehnte sich nach ihrem Vater und ihren Gespielinnen zurück. Der Gnom bemerkte bald die Traurigkeit der holden Prinzessin und dachte, es mangelte nur an Unterhaltung, denn der Mensch ist an Geselligkeit gewöhnt, gleich der Biene und der Ameise. Und flugs ging er hinauf aufs Feld und zog von einem Acker ein Dutzend Rüben aus, legte sie in einen zierlich geflochtenen Korb und brachte sie der Prinzessin. »Holde Erdentochter«, redete er sie an, »du sollst nicht länger einsam sein. In diesem Korb ist alles enthalten, was du bedarfst, um diesen einsamen Ort zu beleben. Nimm diesen kleinen, bunt geschälten Stab, berühre eine dieser Rüben damit und gib ihr diejenige Gestalt, welche dir gefällt.« Darauf verließ er die Prinzessin. Diese zögerte keinen Augenblick, von dem Zauberstabe Gebrauch zu machen. »Brynhild«, rief sie, »meine liebe Brynhild, erscheine.« Und alsbald umschlang die Gerufene ihre Knie und liebkoste die holde Gebieterin mit Tränen der Freude. Emma überließ sich nun ganz dem Glück, ihre liebsten Gespielinnen um sich zu haben. Sie lustwandelte Hand in Hand mit ihr durch den Garten, brach von den köstlichsten Früchten für sie, dann zeigte sie die schönen Kleider, die Ketten und Spangen von Gold und Edelsteinen und vergaß über Brynhilds Bewunderung fast allen Harm. Nun verwandelte Prinzessin Emma auch noch die übrigen Rüben durch den Zauberstab, so dass sie wieder ihre Kammerfrauen und sogar die Zyperkatze und ihr Hündchen um sich hatte. Wie sie so in alten Hofstadt um sich versammelt sah, war sie wohl zufrieden mit dem Berggeiste und zeigte ihm zum ersten Mal ein freundliches Gesicht. Aber ihr Glück war nur von kurzer Dauer, denn nur zu bald bemerkte Emma, dass die blühende Gesichtsfarbe ihrer Gesellschafterinnen erbleichte und sie nur noch die einzige frische Rose unter den abwelkenden Jungfrauen war. Ja, eines Morgens, als Emma klingelte, kamen an Stäben und Krücken statt der Kammerfrauen lauter alte Matronen ins Zimmer gehumpelt, die zitterten und husteten, dass es traurig anzusehen war. Das Lieblingshündchen selbst lag ihm verscheiden und die Zyperkatze konnte nicht mehr kriechen vor Schwäche. Bestürzt verließ Emma diese unheimliche Gesellschaft, trat auf den Söller hinaus und rief den Gnom, der auch sogleich erschien. »Was hast du mit meinen Gespielinnen und Kammerfrauen gemacht, boshafter Geist?« redete sie ihn zornig an. »Missgönnst du mir diese einzige Freude in der schrecklichen Gefangenschaft, in der du mich hältst? Wenn du ihnen nicht sogleich Jugend und Wohlgestalt zurückgibst, will ich nicht aufhören, dich mit meinem Hass zu verfolgen, und nicht eher sollst du mein Angesicht sehen.« »Zürne nicht«, bat der Berggeist, »ich kann das Unmögliche bei aller meiner Kraft nicht erfüllen. Solange noch Saft in den Rüben war, konntest du durch den magischen Stab Pflanzenleben nach deinem Gefallen verwandeln. Nun dies aber vertrocknet ist, müssen die verwandelten Gestalten nach den Gesetzen der Natur verwelken, die ich nicht abändern kann. Aber bekümmere dich deshalb nicht so sehr, schöne Emma. Ich will dir sogleich andere Rüben bringen, mit denen du deinen Hofstaat schnell wieder ersetzen kannst. Gib indes der Natur ihre Geschenke wieder zurück.« Der Gnom entfernte sich eilig, und Emma nahm den bunten Stab zur Hand, berührte die alten Matronen mit dem umgekehrten Ende desselben und warf dann die vertrockneten Rüben, in welches sie sich wieder verwandelt hatten, in einen Winkel. Nun eilte sie, so schnell sie konnte, zu ihrem Lieblingsplatze, einer grünen Rasenstelle im Garten, um den frisch gefüllten Korb von dem Berggäste wieder in Empfang zu nehmen. Aber da kam ihr der Gnom schon mit sichtbarer Verlegenheit entgegen und sagte ganz bestürzt: »Ich habe dir vorherlich mehr versprochen, als ich nun zu halten imstande bin. Das ganze Land habe ich durchstreift, um noch einen Rübenacker zu finden, aber überall sind sie schon eingeerntet und verwelken in dumpfigen Kellern. Obgleich es hier in deiner Nähe Frühling ist, so ist doch das Tal unten mit Eis und Schnee bedeckt. Du musst noch 3 Monate warten, bis ich dein Verlangen und mein Versprechen erfüllen kann.« Da drehte ihm die Prinzessin zornig den Rücken und verschloss sich traurig in ihre Zimmer. Der Gnom bekam ihr Angesicht nicht mehr zu sehen, so sehr er auch bat. Er begab sich nun als Pachter verkleidet nach Schmiedeberg, kaufte dort auf dem Markt einen Esel und belud ihn mit Säcken voller Rübensamen, damit er einen ganzen Morgen Land besehen konnte. Nun bestellte er den Acker, und seine Dienstbarngeister mussten ihr unterirdisches Feuer anschauen, damit die linde Wärme das rasche Wachstum der Saat beförderte. Das Rübenkraut schoss auch bald lustig genug auf, und der Berggeist durfte auf eine reiche Ernte hoffen. Die Prinzessin ging nun täglich auf das Ackerfeld hinaus, aber es ging ihr mit dem raschen Wachstum der Saat immer noch zu langsam, und ihre Augen verloren allen Glanz, ihre Wangen alle Farbe. Sie war nämlich mit einem schönen Prinzen des Nachbarlandes verlobt gewesen, und die Hochzeit war nahe, als der Berggeist sie von der Erde entführte. Prinz Ratibor durchstreifte nun die Gegend ohne Unterlass, um seine Braut wiederzufinden, und zog sich endlich ganz traurig in die einsamsten Waldungen zurück, als alle seine Bemühungen erfolglos blieben. Immer aber wünschte ebenso sehr, wieder zu ihm zurückkehren zu können, als Prinz Ratibor sie wiederzufinden, und sie schmiedete in ihrer freiwilligen Einsamkeit, da sie noch immer zürnend die Gesellschaft des Gnomen mied, einen klugen Plan, um aus ihrer Haft zu entfliehen, den Hüter zu täuschen. Wusste sie doch jetzt, dass auch er zu überlisten war. Allmählich zog nun der schöne Lenz wieder in dem Gebirgstale ein, und die Rüben wurden groß und voll. Die schlaue Emma zog täglich eine davon heraus, alle Versuche damit zu machen. Sie gab ihnen allerlei Gestalten, anscheinend nur zu ihrer Unterhaltung, aber sie hatte eine andere Absicht dabei. Sie ließ eines Tages eine kleine Rübe zur Biene werden und schickte sie auf Kundschaft aus zu ihrem Verlobten. »Flieg, kleine Biene, gegen Sonnenaufgang zu dem Prinzen Ratibor und summe ihm ins Ohr, dass ich lebe, aber in der Gefangenschaft des hässlichen Berggeistes bin. Verlier kein Wort von meinem Gruße und kehre alsbald geschwind zurück, mir Antwort zu bringen.« Das Bienchen flog vom Finger der Prinzessin, wohin sie gewiesen war. Aber sie hatte ihren Flug kaum begonnen, als eine Schwalbe auf sie herabstieß und die kleine Botin verschlang. Darauf formte Emma eine Grille, gab ihr denselben Auftrag und sagte: »Hüpfe, kleine Grille, über das Gebirge hin zum Prinzen Ratibor. Sag ihm, dass ich der Befreiung aus der Gewalt des Berggeistes durch seinen starken Arm harre.« Die Grille flog und hüpfte, so schnell sie konnte, aber ein langbeiniger Storch ging eben am Wege spazieren und fing sie mit seinem langen Schnabel auf. Die Prinzessin hatte also lange vergebens darauf, dass ihre Boten zurückkehren möchten. Aber diese misslungenen Versuche schreckten sie nicht ab. Sie gab einer dritten Rübe die Gestalt einer Elster und sagte: »Fliege hin, du beredsamer Vogel, von Baum zu Baum, bis du zum Fürsten Ratibor kommst. Dem sage von meiner traurigen Gefangenschaft und gib ihm Bescheid, dass er am dritten Tage von heute ab mit Ross und Mann an der Grenze des Gebirges sei, um mich aufzunehmen und aus der Gewalt des Gnomen zu befreien.« Die zweifarbige Elster flatterte darauf von einem Ruheplatz zum anderen, und Emma folgte ihrem Fluge mit den Augen, soweit sie konnte. Prinz Ratibor irrte indessen immer noch durch die Wälder, den Verlust seiner holden Braut beklagend. So saß er einmal unter einer schattigen Eiche und rief traurig den Namen der Prinzessin in die Luft. Alsbald hörte er von einer unbekannten Stimme rufen und erblickte eine Elster, die auf den Zweigen einer Eiche hin und wieder flog, und diese begann nun herabzusagen, was Emma sie gelehrt hatte. Als Prinz Ratibor diese Botschaft hörte, war er voller Freude, eilte schnell in sein Hoflager zurück, rüstete eine Anzahl Riesige aus und zog mit ihnen guten Mutes den Riesenbergen zu. Emma hatte inzwischen alles zu ihrer Flucht vorbereitet. Sie erschien eines Tages wieder mit dem größten Schmuck angetan. Alles kostbare Geschmeide, womit der Herr der Riesenberge sie beschenkt hatte, trug sie an sich und strahlte dadurch ebenso sehr als durch den Ausdruck der Freude, der auf ihrem Gesichte lag. Denn die Elster war glücklich zurückgekommen und hatte ihr gemeldet, was sie ausgerichtet hatte. Als der Gnom die Prinzessin so freundlich und schön geschmückt sah, glaubte er, sie habe nun endlich ihren Widerwillen gegen diesen Aufenthalt besiegt und werde nun durch Heiterkeit und Frohsinn sein einsames Reich beleben. Er trat ihr daher freundlich entgegen und fragte, ob sie ihm noch zürne, dass er sie so lange auf ihren Hofstaat habe warten lassen müssen. Die Prinzessin lächelte zum ersten Male freundlich und verhieß ihm, sie wolle fortan gerne bei ihm bleiben, wenn er zuvor noch einen kindischen Wunsch erfüllen wolle. Dazu vermaß sich der Gnom zugleich, und nun trug ihm die Prinzessin schalkhaft auf, die Rüben des Ackers zu zählen, ohne sich dabei zu irren, weil sie ihre Zofen und sonstige Gesellschaft daraus wählen wolle und schon jetzt genau zu wissen wünsche, wie viele zu Gebote stehen würden. Sogleich eilte der Berggeist zum Ackerstücke und fing an, die Rüben mit großer Sorgfalt zu zählen. Als er damit fertig war, wollte er sich davon überzeugen, ob er sich gewiss auch nicht geirrt habe, und fing noch einmal von neuem zu zählen an. Aber da fand er eine ganz andere Summe als das erste Mal und musste das beschwerliche und langweilige Geschäft zum dritten Mal beginnen. Während er also beschäftigt war, benutzte Emma seine Abwesenheit sogleich, um ihren Plan ins Werk zu setzen. Sie nahm eine starke, saftvolle Rübe und verwandelte sie in ein mutiges Ross mit Sattel und Zeug. Rasch schwang sie sich nun darauf und sprengte über Heiden und Gestrüpp dahin bis hinab ins Tal, wo Prinz Ratibor ihr schon entgegenkam und die atemlose Flüchtige in seinen Schutz nahm. Als der Gnom mit seiner mühevollen Arbeit nach wiederholten Zählen zustande gekommen war, eilte er, die Prinzessin aufzusuchen. Da er sie aber auf dem Rastplatz nicht mehr fand, lief er durch die bedeckten Gänge und Lauben des Gartens. Endlich rief er im ganzen Palast den Namen aus und wurde zuletzt unruhig darüber, dass ihm nur der Widerhall Antwort gab. Alsbald schwang er sich in die Luft empor, um sein Gebiet zu überschauen, und da sah er denn seine schöne Gefangene noch in der Ferne, wie ihr Ross eben über die Grenze setzte. Wütend ballte der erzürnte Geist einige Wolken zusammen und schleuderte einen Blitz nach der Fliehenden. Aber dieser traf nur eine der hundertjährigen Grenzzeichen und zersplitterte sie in viele tausende von Teilchen. Jenseits der Grenze hörte aber seine Macht auf und die Donnerwolke zerfloss in sanften Heidenrauch. Nachdem er in stummer Wut den Entflohenden noch lange nachgeschaut hatte, kehrte er zornig in seinen Palast zurück, aber nur, um diesen samt dem köstlichen Lustgarten zu zertrümmern. Dann zog er sich an die entferntesten Grenzen seines Gebietes zurück, um seinen Menschenhass im Mittelpunkt der Erde zu verbergen. Nach und nach aber überwand er auch diesen wieder und lebte von Zeit zu Zeit unter den Gebirgsbewohnern, stiftete mancherlei Gutes oder neckte die Menschen mit ihren Schwächen und Gebrechen, so dass mancher dieselben erkannte und sich besserte, zu seinem und seiner Mitmenschen wohl. Nie aber hatte der Berggeist wieder versucht, ein schönes Erdenkind zu entführen oder etwas zu versprechen, was nicht halten konnte. Fürst Ratibor aber führte die schöne Emma im Triumph an den Hof ihres Vaters zurück, der ihn nun mit der Hand der Prinzessin und einer schönen Stadt belohnte, die nach dem Besitzer Ratibor genannt wurde. Das sonderbare Abenteuer, das die Prinzessin im Riesengebirge erlebt hatte, und ihre schlaue Flucht wurden das Märchen des Landes und pflanzte sich von Geschlecht zu Geschlecht weiter fort. Die Bewohner der umliegenden Gegend, die den Berggeist mit seinem Geisternamen nicht zu nennen wussten, legten ihm nun einen Spottnamen auf und nannten ihn fortan nur Rübenzähler oder Rübezahl. Ende von Woher Rübezahl seinen Namen hat von Rosalie Koch, gelesen von Elli, Februar 2013. Der verzauberte Stab von Rosalie Koch. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Der verzauberte Stab. Ein Naturforscher besuchte das Sudetental und die dunkelblaue Kette der Riesenberge, die es umgrenzten. Sein Auge war offen für die tausend und abertausend kleinen Wunder, die in der Pflanzenwelt gründen und blühten, in den feinen Adern und Gängen der Mineralien klopften. Er hatte eine grüne Botanisierbüchse, die ziemlich schwer war, über die Schulter hängen. Auch sah der Reisende sehr ermüdet aus. »Wäre ich noch so mit einem Schritt da drüben in Schmiedeberg«, sagte er halblaut. »Dort könnte ich doch meine Pflanzenfunde einlegen und trocknen. Ich habe neue, seltene Exemplare darunter.« Aber bis Schmiedeberg hatte der Botaniker noch zwei volle Stunden bergab zu steigen, und doch ging die Sonne schon tief. Der Reisende verstärkte seine Schritte, als plötzlich aus den Bäumen die gebückte Gestalt eines alten Mannes hervortrat, der mühsam ein schweres Bund Holz trug. »Ei, Alter«, sprach der kräftige junge Mann, »das ist harte Arbeit für euch. Habt ihr niemand zu Hause, der sie für euch tun könnte?« Der Angeredete wendete sein auffallendes Gesicht um, darin ein paar helle Augen blitzten und eine scharf gebogene Nase bedeutend hervortrat und antwortete, »Wer soll es mir heimtragen? Ich habe weder Weib noch Kind und auch sonst keine Anverwandten und Freunde.« »Nun, so gebt mir's«, sagte der Botaniker gutmütig. »Für meine Schultern ist es nur ein Spaß.« Dabei nahm er dem alten Manne die Last ab und trug sie neben der Pflanzenkapsel auf dem Rücken. »Wo habt ihr denn eure Wohnung, alter Vater?« »Nun, ein gutes Stück in die Berge hinein, noch hinter den Grenzbauten.« »Also wieder rückwärts. Oh weh, meine Pflanzen«, sagte der junge Mann ganz leise, schritt aber doch rüstig vorwärts. Eine halbe Stunde hatte er fast versäumt durch seine Gutmütigkeit. Darum warf er rasch das Gebund Holz an der kleinen Hütte nieder und sagte dem alten Lebewohl. Aber dieser hielt ihn zurück. »Wie weit wollt ihr denn heute noch gehen?« fragte er. »Bis Schmiedeberg. Dort habe ich Freunde und will mir ein Pflanzen einlegen. Ei, damit hat's wohl bis morgen Zeit. Bleibt doch in den Grenzbauten, lieber Herr, und seht die Sonne aufgehen. Es gibt morgen einen schönen Tag. Seht nur, wie das manchmal geht. Ich bin schon so lange fort von daheim und mein Geld ist aufgezehrt. Ich könnte keine Nacht der Berge mehr bezahlen. Drunten schaffen die Freunde wohl wieder Rat, obgleich sie brummen, dass meine Reiselust so viel Geld kostet. Nun, ich kann's doch nicht anders. Hätte ich Geld gehabt, so wäre dir nicht so unbeschenkt von mir gegangen, mein guter Alter. Nun, Glück auf den Weg, und da ihr noch so einen weiten Weg habt, da, nimm deinen Stab aus dem Holzbündel, das ihr mir so weit getragen habt, es ist doch eine Stütze beim Abwärtssteigen. Der Reisende nahm lächelnd das Geschenk des alten Mannes, da er zu gutmütig war, um ihn durch ein Ablehnen desselben zu betrüben. Er schwenkte den Hut zurück und hob den Stab, um nun rüstig weiterzuschreiten. Aber da stand er ja schon mitten in der Stadt, neben dem altertümlichen Rathause und pochte an die Tür seines Freundes. Er glaubte zu träumen, fasste an seine Stirn, er war wach. Die Botanisierbüchse hing schwer auf seiner Schulter. In der Hand hielt er den Stab, den der Alte ihm geschenkt hatte. Da hat mir meine Zerstreuung wohl einen Streich gespielt, und ich habe den weiten Weg zurückgelegt, ohne es zu bemerken, dachte er kopfschüttelnd, und ließ es sich nun wohl sein bei dem Freunde. Die Pflanzen wurden eingelegt und geordnet, Mose mit der Lupe untersucht und beschrieben, die halbe Nacht hindurch. An sein Abenteuer dachte er nicht mehr, der hohe Stab lag verachtet im Winkel. So ging es einige Tage, da wachte die Reiselust wieder mit aller Macht auf. Könnte ich nur ein recht großes Stück hinaus in die Welt, dachte er, aber ich soll hier bleiben und ein Amt annehmen. Hätte ich nur eine Handvoll des armseligen Goldes, es sollte mich nichts abhalten, meinen Wanderstab wieder weiterzusetzen. Wem Gott will rechte Gunst erweisen, den schickt er in die weite Welt, dem will er seine Wunder weisen, in Berg und Wald, in Strom und Feld. Und traurig nahm er den Stab aus der Ecke, drehte ihn langsam in den Händen und dachte, wie herrlich es jetzt wäre, durch die Alpen nach Triest zu wandern. Er hatte es kaum ausgedacht, da stand er auf der letzten Höhe des Karstes, vor ihm der tiefblaue Himmel des südlichen Frühlingshimmels, das Adriatische Meer mit seiner grünen Farbe und den zahlreichen Schiffsmasten, tief unter ihm die mächtige Handelsstadt. Mit weit offenen Augen schaute er in die untergehende Sonne und jauchzte dann freudig auf. Ein Blick auf den rohen und scheinbaren Stab erklärte ihm das schöne Wunder, dem der glückliche Naturforscher die Befriedigung seines heißesten Wunsches. Die Wälder war bald und die wichtige Bereicherung der Wissenschaft zu danken hatte. In seinem Herzen aber tönte der letzte Vers des schönen Liedes wieder, der sich auch an ihm bewahrheitet hatte. Den lieben Gott lass ich nur walten, der Bächlein berge Wald und Feld, und Erd und Himmel wird erhalten, hat doch mein Sach aufs Best bestellt. Als altes Müderkreis kehrte er in sein Vaterland zurück und pilgerte hinauf in das Riesengebirge, um dort den wunderbaren Stab niederzulegen. Wer ihn doch finden könnte. Ende von Der verzauberte Stab von Rosalie Koch. Gelesen von Elli, Februar 2013. Ein Kostümfest bei Hofe von Eduard Sachau. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Ein Kostümfest bei Hofe. Im Kalifenschloss zu Samara ging es hoch her. Es war Nauros, das heißt Neujahrsfest, das mit einem glänzenden Kostümfest begangen wurde. Tausende von Personen, Hofleute und geladene Gäste wogten durch die glänzend erleuchteten, von goldener Musik strahlenden Festsäle des Palastes. Mitten unter ihnen seine Majestät Kalif Mutawakkil, der in einem goldgestickten Mantel von schwerem Brokat mit langer Schleppe einherschritt. Das Gedränge war so groß, dass die Gäste bis in die nächste Nähe seiner geheiligten Person gerieten. Und der Majestät ab und zu Goldmünzen über die Menge auswarf, so kam es vor, dass die danach Haschenden seinen Mantel berührten, an den Mantel zerrten und ihm gar auf die Schleppe traten. Als der große Hausmeier, Isaac ibn Ibrahim von Tahiride, der Hüter der Würde des Kalifenhauses, der soeben aus Bagdad zur Teilnahme an dem Feste herbeigeeilt war, diesen Zustand gewahrte, ergrimmte er und sprach zu seiner Umgebung. Pfui über die Gesellschaft, über diese Drängelei. Bei solchem Unfug ist der Schutz, den wir für die Person des Kalifen angeordnet haben, gänzlich ungenügend. Da er im Augenblick nichts ändern konnte, verließ er zornig die Suite des Kalifen, ging fort und wandte sich dem Ausgang zu. Als Majestät den Isaac in der Suite vermissten, sprachen sie. Zum Kuckuck, wo ist denn Abdul Hussein D. Isaac? Er war doch eben da. Lauft schnell und bringt ihn wieder her.« Isaak hatte mittlerweile das Schloss schon verlassen. Nun aber rannten die Kammerherren und Lakaien hinter ihm her und baten ihn flehentlich umzukehren. Als Isaak dann wieder das Schloss betrat, begegnete er den beiden Kommandanten der Schlossgarde, Wasif und Soara, und machte ihnen die gröbsten Vorwürfe wegen ihrer mangelhaften Fürsorge für die persönliche Sicherheit des Kalifen. Isaak erschien wieder in der Suite. Sofort wendete sich der Kalif ihm zu und sprach: »Was hat dich denn vorhin so erbost, dass du fortgerannt bist?« Isaak: »O Fürst der Gläubigen, glaubst du vielleicht, dass deine Dynastie nicht ebenso viel Feinde hat wie Freunde? Du hältst hier ein Fest in einem Gedränge, wo verräterische Buben sich an dich herandringen und sogar an deiner Schleppe zehren können. Alle sind verkleidet und vermummt, dass man sie schwer erkennt. Wie sind wir da versichert, dass nicht irgendein frommer Fanatiker Allah damit einen Dienst zu erweisen wähnt, dass er sich an dich herandringt und ein Attentat auf deine geheiligte Person begeht? So etwas wäre auch dann noch nicht ausgeschlossen, du dein ganzes Reich von deinen Feinden säubertest.« Darauf sprachen seine Majestät: »O Abu Hussein, zürne mir nicht, du hast recht. Du sollst mich nie wieder in einer solchen Lage sehen.« Nun ließ in dem großen Hauptsaal auf einer erhöhten Estrade einen vornehmen Thronsitz erbauen, und von hier schaute er, in der Folgezeit umgeben von Pagen und Garden, allen Versammlungen und Festlichkeiten des Hofes zu. Ende von »Ein Kostüm fürs Behofe« von Eduard Sachau, gelesen von Elli, Februar 2013. Eine tapfere Frau von Eduard Sachau. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Eine tapfere Frau. Hikufa, die Damaskus. Das waren die beiden Partei- und Schlachtrufe, in welche die islamische Welt sich teilte. In Kufa forderte des Propheten Schwiegersohn Ali, ein tapferer Degen, aber schlechter Diplomat, die höchste Herrschaft im neu geschaffenen Reich. In Damaskus der Usurpator Muawiyah. Jener lag dem Dolch eines Mörders, dieser entging ihm und gewann nun die Oberhand, die Alleinherrschaft. Der Name Alis wurde bei dem öffentlichen Freitagsgebet in den Moscheen verflucht, seine Anhänger wurden auf die Proskriptionsliste gesetzt und im ganzen Reiche verfolgt und getötet. Zur Partei Alis gehörte auch Amr ibn al-Hamik, vom Stamm Zusar, ein tapferer Mann, der den Propheten gekannt und dann auf Alis Seite in all seinen Schlachten gekämpft hatte. Von den damaskinischen Häschern verfolgt, irrte er lange Zeit flüchtig von einem Ort zum anderen, wurde aber dann eines Tages in Monsul zu einer Zeit, als er an Wassersucht leidend schwer der Niederlage ergriffen und entdeckt. Der dortige Statthalter, ein Verwandter des Tyrannen von Damaskus, ließ ihn in einer Höhle gefangen setzen, nach längerer Zeit ermorden, und schickte dann seinen Kopf nach Damaskus zu Muawiyah. Das war das erste abgeschnittene Haupt, das im Islam von einer Stadt zur anderen geschickt wurde. Die Witwe des Ermordeten, Frau Amine, war, von ihrem Mann getrennt, schon lange Zeit in Damaskus gefangen gehalten worden. Als nun das Haupt ihres Gemahls dort angekommen war, ließ Muawiyah es zu ihr in den Kerker bringen, indem er zu seinem Boten sprach: »Wirf ihr den Kopf in den Schoß und merkte, was sie sagt.« Als sie es sah, stieß sie einen Schrei der Verzweiflung aus, neigte sich über das blutige Antlitz und küsste es. Dann rief sie: »Wehe, wehe! Lange habt ihr ihn in schmachvoller Gefangenschaft gehalten, und nun bringt ihr ihn mir gemordet. Ein Willkommen ihm, den ich liebe und niemals vergessen werde. Sagt Muawiyah in meinem Namen: Möge Gott deine Kinder zu Waisen machen, möge er dir deine Verwandten entfremden und dir im jüngsten Gericht nicht deine Sünden vergeben.« Mit dieser Botschaft ging der Bote zu Muawiyah zurück. Darauf ließ dieser die Frau aus dem Kerker holen und empfing sie im Beisein mehrerer seiner Hofleute. Unter diesen befand sich Iyas ibn Shurahbil, ein Mann, der wegen seiner dicken Zunge auf beiden Seiten des Mundes stark hervorstehende Mundwinkel hatte. Muawiyah herrschte sie nun an: »Du Feindin Allahs, hast du das gesagt, was der Bote mir berichtet hat?« Frau Amine: »Jawohl, ich leugne es nicht und entschuldige mich dessen nicht. Ich habe mit Imbrunst zu Gott gebetet, dass er meinen Fluch erfülle, und werde ihn fernerhin darum bitten, wenn Gott will. Über allen Menschen steht Gott als oberster Richter.« Als nun Muawiyah ihr befahl zu schweigen, nahm Iyas bin Shurahbil das Wort und sprach: »Lass sie doch töten. Sie verdient ebenso sehr den Tod wie ihr Mann.« Darauf sprach Frau Amine: »Was willst du denn da? Wehe dir! Zwischen deinen Mundwinkeln sitzt ja so etwas wie eine Kröte. Du reizest ihn, mich zu töten, wie er mein Gemahl getötet hat. Sein Werk ist eitel Tyrannei.« Über die Anspielung der Frau auf die zu großen Mundwinkel des Ias bin Schurachbil lachte Moawiah und die ganze Hofgesellschaft, und Ias wurde über und über rot vor Verdruß. Moawiah machte der Szene ein Ende, indem er sprach: »Verlass mich. Man soll mir nicht mehr melden, dass du noch in Syrien bist.« Darauf die Frau: »Ich werde dich verlassen. Syrien ist nicht mein Vaterland. Ich habe dort weder Verwandte noch Freunde. Ein großes Unglück hat es mir gebracht. Ich kehre nie zu dir zurück, werde aber überall erzählen, was ich von dir denke.« Auf einen Wink von Moawiahs Hand wurde sie abgeführt. Er befahl dann, dass man ihr alle Schätze geben solle, in der Hoffnung und dem Wunsche, dass sie dann doch vielleicht Schweigen über ihn bewahren werde. Sie nahm einiges davon an und verließ sofort Damaskus in Richtung nach Kufa, sollte es aber nicht mehr erreichen, denn als sie am dritten Reisetage nach Emesa kam, starb sie. Ende von Eine tapfere Frau von Eduard Sachau, gelesen von Elli, Februar 2013. Facino Cane von Honoré de Balzac, übersetzt von Hedwig Lachmann. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Facino Cane. Ich wohnte damals in einer Gasse, die gewiss niemand kennen wird, in der Rue de l'Estiguière. Sie fängt an der Straße Saint-Antoine gegenüber einem Brunnen in der Nähe des Bastilleplatzes an und mündet in die Rue de la Cerisaie. Dank meiner Liebe zur Wissenschaft wohnte ich in einer Mansarde, in der ich bei Nacht arbeitete, während ich die Tage in einer nahegelegenen Bibliothek verbrachte. Ich lebte sehr einfach und hatte die Bedingungen des Mönchslebens, das den geistigen Arbeiten notwendig ist, auf mich genommen. Kaum, dass ich bei gutem Wetter auf dem Boulevard Bourbon spazieren ging. Eine einzige Leidenschaft wollte mich meinem Forscherleben entziehen. Aber gehört sie nicht auch zum Studium? Ich beobachtete die Sitten des Faubourg, seiner Bewohner und ihrer Charaktere. Da ich ebenso schlecht gekleidet war wie die Arbeiter und aufs Äußere keinen Wert legte, hatten sie keine Scheu vor mir. Ich konnte mich zu ihren Gruppen gesellen und zusehen, wie sie ihre kleinen Geschäfte abschlossen und sich, wenn sie von der Arbeit kamen, miteinander stritten. Bei mir war die Beobachtung schon intuitiv geworden. Sie drang in die Seele, ohne den Körper zu vernachlässigen, oder sie erfasste vielmehr die Einzelheiten des Äußeren so leicht, dass sie sofort darüber hinausging. Sie lieh mir die Gabe, das Leben des Menschen, für den ich mich interessierte, mitzuleben. Ich konnte mich an seine Stelle setzen, wie der Derwisch in Tausend und einer Nacht Körper und Seele der Person annahm, über die er gewisse Worte sprach. Wenn ich zwischen 11 Uhr und Mitternacht einen Arbeiter und seine Frau traf, die zusammen vom Ambigu-Comique heimkehrten, machte es mir Vergnügen, ihnen vom Boulevard du Pont aux Choux bis zum Boulevard Beaumarchais zu folgen. Die biederen Leute sprachen zuerst von dem Stück, das sie gesehen hatten, aber allmählich kamen sie unfehlbar bei ihren eigenen Sorgen an. Die Mutter zog ihr Kind hinter sich her, ohne auf seine Klagen oder Fragen zu achten. Das Ehepaar rechnete aus, wie viel Geld es am nächsten Tage bekommen würde, und gab es schon auf 20erlei Weise aus. Es kamen nun die Einzelheiten des Haushalts, Klagen über die teuren Kartoffeln oder über die Länge des Winters und den hohen Preis des Torfs, energische Vorhaltungen, wie viel man dem Bäcker schuldig sei, bis es endlich zu Auseinandersetzungen kam, die immer heftiger wurden und bei denen jeder von beiden in anschaulichen Reden seinen Charakter enthüllte. Wenn ich diesen Leuten zuhörte, drang ich in ihr Leben ein. Ich fühlte ihre Lumpen auf dem Leibe, ich ging in ihren zerrissenen Schuhen, ihre Wünsche und Nöte gingen ganz in meine Seele über oder meine Seele in ihre. Es war ein wacher Traum. Ich erhitzte mich mit ihnen über die Meister, die sie unterdrückten, oder gegen die schlechte Behandlung, dass sie öfters nach ihrem Gelde laufen mussten und es nicht bekamen. Meine Gewohnheiten aufzugeben, durch die Verzauberung des moralischen Sinnes ein anderer als ich selbst zu werden und dieses Spiel willkürlich zu spielen, war meine Zerstreuung. Wem verdanke ich diese Gabe? Ist sie ein zweites Gesicht? Ist sie eine der Fähigkeiten, deren Missbrauch zum Wahnsinn führen müsste? Ich habe nie nach der Ursache dieser Macht geforscht. Ich besitze sie und bediene mich ihrer. Basta. Ich sage nur so viel, dass ich schon damals die Elemente der unzusammengehörigen Masse, die man das Volk nennt, zerlegt und dergestalt analysiert hatte, dass ich seine guten und schlechten Eigenschaften richtig bewerten konnte. Ich wusste bereits, von welchem Nutzen dieses Faubourg werden konnte, diese Pflanzschule der Revolution, die Helden, Erfinder, Techniker, Schurken, Ruchlose, Tugenden und Laster umschließt, alles vom Elend unterdrückt, von der Not erstickt, im Wein und Schnaps ertränkt und verderbt. Man kann sich nicht vorstellen, wie viele unbekannte Abenteuer, wie viele vergessene Dramen sich in dieser Stadt des Schmerzes abspielen. Wie viel Schreckliches und wie viel Schönes. Die Fantasie wird der Wirklichkeit, die hier verborgen ist und die nie einer finden wird, niemals nahe kommen. Man muss zu tief hinabsteigen, um diese wunderbaren Szenen der Tragik oder der Komik zu finden, diese Meisterwerke, die der Zufall erzeugt hat. Ich weiß nicht, wie es kommt, dass ich die Geschichte, die ich erzählen will, so lange bei mir behalten habe. Sie gehört zu den seltsamen Geschichten, die wie Lottonummern in dem Sack zurückbleiben und in einer Laune des Gedächtnisses herausgezogen werden. Ich habe noch mehr davon auf Vorrat, die ebenso seltsam sind, aber sie werden auch noch daran kommen. Verlasst euch darauf. Eines Tages bat mich meine Aufwärterin, die Frau eines Arbeiters, ich möchte die Hochzeit einer ihrer Schwestern mit meiner Gegenwart beehren. Damit man sich einen Begriff machen kann, was für eine Art Hochzeit da zu erwarten war, muss ich sagen, dass ich dem armen Weibe, das mir alle Morgen mein Bett machte, die Schuhe reinigte, die Kleider bürstete, das Zimmer aufwischte und das Frühstück bereitete, monatlich 40 Sous gab. In der übrigen Zeit des Tages drehte sie die Kurbel einer Maschine und verdiente mit dieser sauren Arbeit 10 Sous täglich. Ihr Mann, der Tischler war, verdiente 4 Franken. Aber da das Paar 3 Kinder hatte, lebten sie sehr kümmerlich. Ich habe nie eine so unverbrüchliche Ehrlichkeit getroffen wie bei diesen 2 Menschen. Als ich aus dem Stadtviertel weggezogen war, kam Mutter Vaillant noch 5 Jahre lang und gratulierte mir zum Namenstag, wobei sie mir jedes Mal einen Blumenstrauß und Orangen brachte, obwohl sie keine 10 Sous täglich zu verwirtschaften hatte. Das Elend hat uns einander nahe gebracht. Ich habe ihr nie mehr als 10 Franken geben können, die ich mir oft für diesen Zweck erst leihen musste. Das kann mein Versprechen, zur Hochzeit zu kommen, erklären. Ich hoffte, mich in die Freude der armen Leute versetzen zu können. Der Hochzeitsschmaus und der Tanz fanden bei einem Weinhändler in der Rue de Charenton im 1. Stockwerk statt. Man hatte sich in einem größeren Zimmer versammelt, das mit Hilfe von Reflektoren aus Weißblech erleuchtet war. An den Wänden klebte bis zur Tischhöhe eine schmutzige Papiertapete. Es waren Holzbänke aufgestellt. In diesem Zimmer befanden sich 80 Menschen im Sonntagsstaat, mit Sträußen und Bändern ausgerüstet, die alle wild aufs Vergnügen waren und mit erhitzten Gesichtern tanzten, als sollte die Welt untergehen. Die Neuvermählten umarmten sich zu allgemeiner Zufriedenheit und es gab A's und E's und allerlei Späße, die übrigens in Wahrheit weniger unschicklich waren als die schüchternen Blicke des wohlerzogenen jungen Mädchens. Die Menschen brachten da eine brutale Lust zum Ausdruck, die etwas Ansteckendes hatte. Indessen haben weder die Gesichter der Gesellschaft, noch die Hochzeit, noch irgendetwas in diesem Kreise Bezug auf meine Geschichte. Der Leser ist nur gebeten, den seltsamen Rahmen im Gedächtnis zu behalten. Man halte sich die gemeine, rot angestrichene Kneipe vor Augen, man rieche den Weindunst, man höre die Ausbrüche eines Jubels, man bleibe in diesem Faubourg mitten unter diesen Arbeitern, alten Leuten und armen Frauen, die sich in ausgelassener Freude dem Vergnügen einer Nacht hingaben. Die Musik wurde von 3 Blinden aus der Blindenanstalt ausgeführt. Der erste spielte Geige, der zweite Klarinette und der dritte Flageolett. Alle 3 bekamen zusammen 7 Franken für die Nacht. Für diesen Preis war gewiss weder Rossini noch Beethoven von ihnen zu verlangen, Sie spielten, was sie wollten und was sie konnten. Niemand machte ihnen Vorwürfe. Es war alles eine Zufriedenheit. Ihre Musik aber bombardierte das Trommelfell so wild, dass ich sofort, nachdem ich mich in der Versammlung umgesehen hatte, die Augen auf dieses Plintentrio richtete. Ich wurde zur Nachsicht gestimmt, als ich an ihren Uniformen ihr Gebrechen erkannte. Die Künstler saßen in einer Fensternische. Man musste also nahe herantreten, um ihre Gesichter zu sehen. Ich tat es nicht sofort, aber als ich dann endlich in ihrer Nähe war, war alles entschieden. Die Hochzeit und die Musik verschwanden mir. Meine Neugier war aufs Höchste erregt, denn meine Seele ging in den Leib des Klarinettenspielers ein. Die Geige und das Flageolett hatten beide gewöhnliche Züge, wie man sie an Blinden kennt, gespannt und ernst. Aber das Gesicht der Klarinette war eins von denen, die den Künstler und den Philosophen sofort in ihren Bann ziehen. Man stelle sich die Gipsmaske Dantes im roten Lampenlicht vor und darüber einen Wald von schlohweißen Haaren. Der bittere und schmerzliche Ausdruck des prächtigen Kopfes wurde durch die Blindheit gesteigert, denn die blinden Augen wurden von der Tätigkeit des Geistes belebt, der aus ihnen wie ein Feuerschein herauslohte. Es sprach aus diesem Gesicht, aus der gewölbten Stirn, die von Falten gleich den Fugen in einem alten Mauerwerk durchzogen war, ein einziger, unablässiger, energischer Wunsch. Der Alte blies aufs Grate wohl los, er kümmerte sich weder um den Takt noch um die Melodie, seine Finger hoben oder senkten sich und bewegten die alten Klappen ganz mechanisch. Er machte sich nichts daraus, gräuliche Quietschtöne hervorzubringen. Die Tänzer merkten es so wenig wie die beiden Gesellen meines Italieners, denn ich wollte, dass er ein Italiener war. Und er war einer. Etwas Großes und Despotisches lag über diesem alten Homer, der eine unbekannte Odyssee in sich tragen musste. Es war eine so wahrhafte Größe, dass sie noch aus seinem Elend hervorstrahlte. Es war ein so wilder Despotismus, dass er stärker war als seine Armut. Diesem edel geschnittenen Gesicht fehlte keine der heftigen Leidenschaften, die den Menschen zum Guten wie zum Bösen führen, einen Zuchthäusler oder einen Helden aus ihm machen. Seine Farbe war, wie häufig bei Italienern, fahl. Es war von ergrauenden Brauen beschattet, die tiefe Höhlen verfinsterten, aus denen man nur mit Grauen das Licht des Gedankens flammen sah, wie man sich fürchtete, wenn an der Mündung einer Höhle fackeltragende und mit Dolchen bewaffnete Räuber erscheinen. In diesem Käfig aus Fleisch lebte ein Löwe, dessen Wut vergeblich gegen das eiserne Gitter getobt hatte. Der Brand der Verzweiflung war in ihm zu Asche geworden. Die Lava war abgekühlt, aber die Furchen, die Trümmer, dessen Rauch kündete die Heftigkeit des Ausbruchs und das verheerende Wüten des Feuers. Diese Gedanken, die vom Anblick dieses Menschen geweckt wurden, waren so warm in meiner Seele, wie sie auf seinen Mienen erkaltet waren. Nach jedem Kontertanz hängten die Geige und das Flageolett, die sich sehr ernsthaft mit ihren Gläsern und ihren Flaschen beschäftigten, ihr Instrument an einen Knopf ihres schäbigen Rockes, streckten die Hand nach einem Tischchen in der Fensternische aus, wo ihre Vorräte standen, und reichten dem Italiener, der nicht hinlangen konnte, da der Tisch hinter seinem Stuhl war, ein volles Glas. Die Klarinette dankte ihnen mit freundlichem Nicken. Ihre Bewegungen waren so exakt, wie man sie an den Blinden der großen Pariser Blindenanstalt immer mit Staunen sieht. Sie machen ganz den Eindruck, als hätten sie ihr Augenlicht. Ich trat näher an die drei Blinden heran, um ihrem Gespräch zuzuhören, aber als ich nahe bei ihnen war, lauschten sie forschend. Ohne Frage bemerkten sie, dass einer in ihrer Nähe war, der nicht dem Arbeiterstande angehörte, und schwiegen still. »Sie, Klarinettenspieler, aus welchem Lande sind Sie?« »Aus Venedig«, antwortete der Blinde mit leicht italienisch gefärbter Aussprache. »Sind Sie blind geboren, oder war es ein Unglück?« erwiderte er rasch, ein verfluchter schwarzer Star. »Venedig ist eine schöne Stadt. Ich habe immer große Lust gehabt, dort zu sein.« Die Züge des Alten belebten sich. Seine Runzeln zitterten, Er war stark bewegt. »Wenn ich mit Ihnen hinginge, sollten Sie Ihre Zeit nicht verlieren«, sagte er. »Reden Sie ihm nicht von Venedig«, meinte die Geige, »sonst findet unser Doge kein Ende, besonders wo Durchlaucht schon 2 Flaschen im Bauch hat.« »Vorwärts, ans Spiel, alter Quietschbruder«, rief das Flageolett. Sie fingen alle 3 wieder zu spielen an, aber während sie die 4 Teile ihres Kontertanzes erledigten, beschnupperte mich der Venezianer. Er witterte das außerordentliche Interesse, das ich ihm widmete. Seine Züge verloren den kalten Ausdruck der Trauer, so etwas wie Hoffnung erhellte all seine Mienen und schlich sich wie eine blaue Flamme in seine Runzeln. Er lächelte und wischte sich die Stirn, diese verwegene und schreckliche Stirn. Kurz, er wurde vergnügt wie einer, der sein Steckenpferd besteigt. »Wie alt sind Sie?« fragte ich ihn. 82 Jahre.« »Seit wann sind Sie blind?« »Das sind nun schon 50 Jahre her«, antwortete er in einem Tone, der davon sprach, dass er nicht nur den Verlust seiner Sehkraft, sondern sonst noch eine große Macht beklagte, die er eingebüßt hatte. »Warum nennen die Sie denn den Dogen?« fragte ich ihn. »Ach, Possen«, erwiderte er, »ich bin Venezianer Patrizier, und ich hätte ebenso gut wie ein anderer Doge werden können.« »Wie heißen Sie denn?« »Hier«, versetzte er, »bin ich nur der alte Canet. Mein Name hat nie anders in die Register eingetragen werden dürfen.« Auf Italienisch lautet er Franco Facino Cane, Fürst von Varese. »Was? Sie stammen von dem berühmten Condottiere Facino Cane ab, dessen Eroberungen auf die Herzöge von Mailand übergegangen sind?« »E vero«, war seine Antwort. »In jener Zeit flüchtete der Sohn des Cane, um von den Visconti nicht umgebracht zu werden, nach Venedig und ließ sich ins Goldene Buch einschreiben. Aber es gibt jetzt ebenso wenig mehr einen Cane wie ein goldenes Buch.« Dabei machte er eine Gebärde, in der sein ganzer erstickter Patriotismus und sein Ekel vor allem Menschlichen zum Ausdruck kam. »Aber wenn Sie Senator von Venedig waren, mussten Sie reich sein. Wie kam's, dass Sie Ihr Vermögen verloren haben?« Auf diese Frage wandte er mir mit einer wahrhaft tragischen Bewegung den Kopf zu, als wenn er mich betrachten wollte, und antwortete, »durch Unglück.« Er dachte nicht mehr ans Trinken, wies mit einer Gebärde das Glas Wein zurück, das ihm in diesem Augenblick das alte Flageolett hinstreckte. Er ließ den Kopf sinken. Dieses Verhalten war nicht geneigt, meine Neugier zu dämpfen. Während des Kontertanzes, den die 3 mechanisch herunterspielten, betrachtete ich den alten venezianischen Nobile mit so brennenden Gefühlen, als wäre ich ein 20-jähriger Jüngling. Ich sah Venedig mit der Adria vor mir. Ich sah es in seiner Zerstörung auf diesem zerstörten Gesicht. Ich erging mich in dieser Stadt, die ihren Bewohnern so ans Herz gewachsen ist. Ich kam vom Rialto zum Canale Grande, vom Molo dei Schiavoni zum Lido. Ich kehrte um zum Dom, der in seiner Eigentümlichkeit so prächtig ist. Ich sah die Fenster der Casa d'Oro, deren jedes andere Zierate hat. Ich betrachtete die reichen Paläste aus Marmor, kurz all die Wunder, an denen der Kenner umso mehr Gefallen findet, als er sie nach Laune auftauchen lässt und seine Träume nicht durch das Bild der Wirklichkeit um ihre Poesie bringt. Ich stellte mir den Lebenslauf dieses Nachkommen der größten aller Condottieri vor und suchte nach den Spuren seines Unglücks und den Ursachen dieser vollständigen körperlichen und moralischen Herabgekommenheit, von der übrigens die Funken der Größe und des Adels, die in diesem Augenblicke wieder Leben empfangen hatten, noch verschönert wurden. Unsere Gedanken begegneten sich ohne Zweifel. Ich glaube wenigstens, dass die Blindheit den Austausch zwischen den Geistern erleichtert, indem sie der Aufmerksamkeit verwehrt, sich durch äußere Gegenstände zerstreuen zu lassen. Die Probe auf die Sympathie, die zwischen uns bestand, ließ nicht auf sich warten. Facino Cane hörte mit Spielen auf, erhob sich, trat auf mich zu und sprach zu mir in einem Tone, der auf mich wie ein elektrischer Schlag wirkte, »Wir wollen gehen.« Als wir auf der Straße waren, sagte er zu mir, Wollen Sie mich nach Venedig führen? Wollen Sie mitkommen? Wollen Sie mir Glauben schenken? Sie werden reicher werden, als es die 10 reichsten Häuser von Amsterdam oder London sind, reicher als die Rothschilds, reicher als die Märchen aus 1001 Nacht.« Ich hielt den Mann für wahnsinnig, aber es lag in seiner Stimme eine Macht, der ich gehorchte. Ich ließ mich führen, und er ging so schnell mit mir zu den Gräben der Bastille, wie wenn er sehen könnte. Er setzte sich an einer sehr abgelegenen Stelle, an der seitdem die Brücke gebaut wurde, unter der der Saint-Martin-Kanal zur Seine fließt, auf einen Stein. Ich nahm auf einem anderen Blocke ihm gegenüber Platz. Seine weißen Haare blitzten wie Silberfäden im hellen Mondschein. Das Schweigen wurde kaum von dem dumpfen Getöse der Boulevards gestört, das bis hierher drang. Dazu kam die nächtliche Stimmung, so dass die Szene wahrhaft romantisch war. »Sie sprechen zu einem jungen Manne von Millionen. Können Sie annehmen, dass er einen Augenblick zögert, 1000 Leiden auf sich zu nehmen, um sie zu bekommen? Spotten Sie über mich?« »Ich will ohne Beichte sterben«, versetzte er heftig, »wenn das, was ich Ihnen mitteilen will, nicht wahr ist. Ich war 20 Jahre alt, wie Sie jetzt sind. Ich war reich, schön, adlig, und ich fing mit der ersten aller Narrheiten an, mit der Liebe. Ich habe geliebt, wie man heutzutage nicht mehr liebt, bis zu dem Punkt, wo ich mich in eine Kiste stecken ließ und Gefahr lief, darin erdolcht zu werden, ohne etwas anderes empfangen zu haben als das Versprechen eines Kusses. Für sie sterben schien mir ein ganzes Leben zu sein. Im Jahre 1760 verliebte ich mich in eine Vendramini, eine Frau von 18 Jahren, die mit einem Sandrego verheiratet war, einem der reichsten Senatoren, einem 30-jährigen Manne, der leidenschaftlich in seine Frau verliebt war. Meine Geliebte und ich waren unschuldig wie zwei Engelskinder beieinander, als der Sposo uns überraschte, wie wir eben von der Liebe sprachen. Ich hatte keine Waffe. Er war bewaffnet, aber er verfehlte mich. Ich sprang auf, erdrosselte ihn mit meinen beiden Händen und drehte ihm den Hals um wie einem Hahn. Ich wollte mit Bianca fliehen, doch sie wollte mir nicht folgen. Da haben sie die Frauen. Ich flüchtete allein. Ich wurde verurteilt, meine Güter wurden zugunsten meiner Erben eingezogen, aber ich hatte einen Diamanten, 5 zusammengerollte Bilder von Tizian und all mein Gold bei mir. Ich begab mich nach Mailand, wo ich nicht behelligt wurde. Der Staat kümmerte sich nicht um meine Angelegenheit. »Eine kleine Anmerkung, ehe ich fortfahre«, sagte er nach einer Pause. »Mögen nun die Vorstellungen einer Frau während ihrer Schwangerschaft oder bei der Empfängnis Einfluss auf das Kind haben oder nicht, Tatsache ist, dass meine Mutter, während sie mich unter dem Herzen trug, eine Leidenschaft für Gold hatte. Ich habe eine Goldsucht, deren Befriedigung meinem Leben so völlig Bedürfnis ist, dass ich noch in keiner Lage meines Lebens je ohne Gold bei mir gewesen bin. Ich habe immer mit Gold zu schaffen. Als ich jung war, trug ich immer Kleinode und hatte immer 200 oder 300 Dukaten bei mir.« Während er diese Worte sprach, zog er 2 Dukaten aus der Tasche und zeigte sie mir. »Ich rieche das Gold. Obwohl ich blind bin, bleibe ich vor jedem Juwelierladen stehen. Diese Leidenschaft hat mich zugrunde gerichtet. Ich bin ein Spieler geworden, um mit Gold spielen zu können. Ich war kein Gauner, ich wurde begaunert und richtete mich zugrunde. Als ich kein Geld mehr hatte, ergriff mich die rasende Begier, Bianca wiederzusehen. Ich kehrte heimlich nach Venedig zurück. Ich fand sie wieder. Ich war ein halbes Jahr lang glücklich, war bei ihr versteckt, und sie brachte mir zu essen. Ich träumte davon, bis ans Ende des Lebens so beglückt zu sein. Der Proveditore bewarb sich um sie, er ahnte, dass er einen Nebenbuhler hatte. In Italien riecht man das. Er belauerte uns und überraschte uns im Bett, der Elende. Sie können sich denken, wie wir zusammen kämpften. Ich tötete ihn nicht, aber ich verwundete ihn schwer. Dieses Abenteuer hat mein Glück zerstört. Seit dem Tage habe ich Bianca nicht wiedergesehen. Ich habe viel Vergnügen gehabt. Ich habe am Hofe Ludwigs des 15. unter den berühmtesten Weibern gelebt, aber an keiner habe ich die Vorzüge, die Reize, die Liebenswürdigkeit meiner teuren Venezianerin gefunden. Der Provveditore hatte seine Leute mitgebracht. Er rief sie, der Palast wurde umstellt, man drang ein. Ich wehrte mich und wollte unter den Augen Biancas sterben, die mir helfen wollte, den Provveditore zu töten. Einst hatte diese Frau nicht mit mir fliehen wollen, aber nach einem halben Jahr des Glückes wollte sie mit mir zusammen sterben und erhielt mehrere Stiche. Ich wurde mit Hilfe eines großen Mantels, den man mir überwarf, gefangen, hinuntergerollt, in eine Gondel geschleppt und in einen der unterirdischen Kerker geworfen. Ich war 22 Jahre alt und hielt den Stumpf meines Degens so fest, dass man mir die Faust hätte abhacken müssen, um ihn zu bekommen. Durch einen seltsamen Zufall oder vielmehr von einem Gedanken der Vorsicht geleitet, versteckte ich das Stück Eisen in einem Winkel, als ob es mir noch nützlich sein könnte. Ich wurde gepflegt. Keine meiner Wunden war tödlich. Mit 22 Jahren übersteht man alles. Ich sollte enthauptet werden und stellte mich krank, um Zeit zu gewinnen. Ich glaubte, dass mein Kerker an den Kanal stieß. Mein Plan war, zu entrinnen, indem ich die Mauer durchbrach und über den Kanal schwamm, selbst auf die Gefahr des Ertrinkens hin. Hören Sie, auf welche Erwägungen ich meine Hoffnung baute. Jedes Mal, wenn der Kerkermeister mir das Essen brachte, las ich an den Wänden Weisungen wie Palastseite, Kanalseite, Kellerseite. Und ich überzeugte mich endlich von diesem Plan, dessen Sinn mich wenig kümmerte, der sich übrigens aus dem gegenwärtigen Zustand des Dogenpalastes, der nicht vollendet wurde, erklären lässt. Mit dem Scharfsinn, den die Begier, die Freiheit zu erlangen, verleiht, gelang es mir auf einem Stein, den ich mit den Fingerspitzen betastete, eine arabische Inschrift zu entziffern, durch die der Urheber dieser Arbeit seinen Nachfolgern mitteilte, er habe zwei Steine der letzten Mauerschicht losgelöst und 11 Fuß tief ausgegraben. Um sein Werk fortzuführen, hatte er die Bruchstücke von Stein und Mörtel, die bei der Arbeit abgefallen waren, auf dem Boden des Kerkers verteilen müssen. Selbst wenn die Wärter oder Inquisitoren nicht durch die Konstruktion des Gebäudes in Sicherheit gewiegt worden wären, die nur eine äußere Überwachung nötig machte, erlaubte es die Lage der unterirdischen Kerker, in die man über einige Stufen hinabstieg, den Boden allmählich höher zu machen, ohne dass die Wärter es merkten. Diese ungeheure Arbeit war unnütz gewesen, wenigstens für den, der sie unternommen hatte, denn der Umstand, dass sie nicht vollendet war, zeigte an, dass der Unbekannte gestorben war. Die Bedingung, dass seine aufopfernde Tätigkeit nicht für immer verloren sein sollte, war, dass ein Gefangener Arabisch konnte. Ich aber hatte im Kloster der Armenier die orientalischen Sprachen erlernt. Ein Satz, der hinten auf dem Stein geschrieben war, berichtete das Schicksal des Unglücklichen, der als Opfer seiner ungeheuren Schätze gestorben war, die Venedig begehrt und an sich gerissen hatte. Ich brauchte einen Monat, um zu dem Ergebnis zu kommen. Während der Arbeit und in den Augenblicken, in denen ich vor Erschöpfung fast umkam, hörte ich den Klang von Gold, sah ich Gold vor mir, war ich von Diamanten geblendet. Oh, warten Sie! In einer Nacht stieß mein stumpfer Stahl auf Holz. Ich schärfte mein Degenende und machte ein Loch in das Holz. Um arbeiten zu können, wälzte ich mich wie eine Schlange auf dem Bauche. Ich zog mich nackt aus und wühlte wie ein Maulwurf, indem ich die Hände vorwärts streckte und den Stein zur Stütze nahm. 2 Tage vor dem Tag, an dem ich vor meinen Richtern erscheinen sollte, wollte ich in der Nacht noch einen letzten Versuch machen. Ich bohrte in dem Holz, bis mein Eisen auf keinen Widerstand mehr stieß. Denken Sie sich meine Überraschung, als ich das Auge an das Loch brachte. Ich war in der Wandbekleidung eines unterirdischen Raumes, der schwach, aber immerhin so weit erleuchtet war, dass ich einen Haufen Gold sehen konnte. Der Doge und einer von den Zehen waren in dieser Höhle. Ich hörte ihre Stimmen. Aus ihren Reden entnahm ich, dass sich hier der Geheimschatz der Republik, die Schenkung der Dogen und die Reserven der Beute befanden, die man den venezianischen Pfennig nannte und für den vom Ertrag jedes Kriegszuges etwas zurückgelegt wurde. Das musste meine Rettung sein. Als der Kerkermeister kam, machte ich ihm den Vorschlag, er sollte mir zur Flucht verhelfen und mit mir fliehen. Wir wollten mit uns nehmen, so viel wir tragen konnten. Es gab kein Besinnen für ihn, er nahm an. Ein Schiff war im Begriff, die Anker zu lichten und nach der Levante zu fahren. Alle Maßregeln wurden ergriffen, Bianca half bei den Schritten, die ich meinem Helfershelfer befahl. Um keinen Argwohn zu erregen, sollte Bianca in Smyrna zu uns stoßen. In einer Nacht ward das Loch vergrößert und wir stiegen in den Geheimschatz Venedigs. Was für eine Nacht! Ich sah 4 Fässer voller Gold. In dem Raum, der daran stieß, war das Silber zu 2 großen Haufen getürmt und ließ nur einen Weg in der Mitte frei, damit man durchs Zimmer gehen konnte. Und die Münzen waren wie eine Böschung an den Wänden 5 Fuß hoch aufgestapelt. Ich dachte, der Kerkermeister würde wahnsinnig. Er sang, tanzte, lachte und schlug Purzelbäume im Gold. Ich drohte ihn zu erdrosseln, wenn er Zeit verlor oder Lärm machte. In seiner Freude beachtete er anfangs einen Tisch gar nicht, auf dem sich die Diamanten befanden. Ich warf mich geschickt genug darauf und konnte meine Matrosenjacke und die Taschen meiner Hose damit füllen. Großer Gott, nicht den 3. Teil habe ich mitgenommen. Unter diesem Tisch lagen Goldbarren. Ich überredete meinen Gefährten, wir sollten so viele Säcke, wie wir tragen konnten, mit Gold füllen. Ich brachte ihm bei, dass das die einzige Art war, im Ausland nicht entdeckt zu werden. Die Perlen, Edelsteine und Diamanten würden uns verraten, sagte ich zu ihm. Wie habgierig wir auch waren, wir konnten nicht mehr als 2000 Pfund mitnehmen, die uns nötigten, 6-mal vom Gefängnis bis zur Gondel zu gehen. Die Schildwache am Wassertor hatten wir mit einem Säckchen von 10 Pfund Gold bestochen. Die beiden Gondelführer glaubten, der Republik zu dienen. Bei Tagesanbruch brachen wir auf. Als wir auf hoher See waren und ich an diese Nacht zurückdachte, als ich mir alle Aufregungen, die ich durchgemacht hatte, ins Gedächtnis rief, als dieser ungeheure Schatz mir wieder vor Augen stand, als ich daran dachte, dass ich nach meiner Schätzung 30 Millionen in Silber, 20 Millionen in Gold, mehrere Millionen in Diamanten, Perlen und Rubinen zurückgelassen hatte, überkam es mich wie Wahnsinn. Ich hatte das Goldfieber. Wir gingen in Smyrna an Land und schifften uns sofort nach Frankreich ein. Als wir das französische Schiff bestiegen, erwies Gott mir die Gnade, mich von meinem Gefährten zu befreien. In diesem Augenblick dachte ich kaum an die ganze Tragweite dieses verbrecherischen Zufalls, über den mein Herz lachte. Wir waren so völlig erschöpft gewesen, dass wir wie erstarrt nebeneinander uns befunden hatten, kein Wort zusammensprachen und nur darauf lauerten, in Sicherheit zu sein, um unser Glück zu genießen. Kein Wunder, dass dem Kerl schwindelig wurde. Sie werden sehen, wie Gott mich bestraft hat. Ich glaubte mich erst in Sicherheit, nachdem ich 2/3 meiner Diamanten in London und Amsterdam verkauft und meinen Goldstaub in Handelspapieren angelegt hatte. 5 Jahre lang hielt ich mich in Madrid verborgen. Dann kam ich 1770 unter einem spanischen Namen nach Paris und führte das glänzendste Leben. Bianca war gestorben. Mitten in meinem üppigen Leben, ich stand im Genusse eines Vermögens von 6 Millionen, wurde ich mit Blindheit geschlagen. Ich zweifle nicht daran, dass dieses Gebrechen die Folge meines Aufenthalts im Kerker und meines Arbeitens in dem Gemäuer ist, es sei denn, dass meine Gabe, Gold zu sehen, einen Missbrauch der Sehkraft in sich schloss, die mich dazu außersah, das Augenlicht zu verlieren. Damals liebte ich eine Frau, mit der ich mein Los zu verbinden hoffte. Ich hatte ihr das Geheimnis meines Namens anvertraut. Sie gehörte zu einer mächtigen Familie. Ich hoffte alles von der Gunst Ludwigs des 15. Ich hatte dieser Frau, die eine Freundin von Frau Dubarry war, mein ganzes Vertrauen geschenkt. Sie riet mir, einen berühmten Augenarzt in London zu Rate zu ziehen, aber nachdem ich ein paar Monate in dieser Stadt gewesen war, wurde ich von dem Weibe im Hyde Park hilflos verlassen. Sie hatte mich meines ganzen Vermögens beraubt, so dass ich hilflos und wehrlos war, denn ich musste meinen Namen, der mich der Rache Venedigs ausgeliefert hätte, verbergen. Ich konnte niemandes Hilfe anrufen. Ich fürchtete Venedig. Mein Gebrechen wurde von den Spionen, die diese Frau auf mich gehetzt hatte, ausgebeutet. Ich könnte ihnen Abenteuer erzählen, die eines Gil Blas würdig wären. Ihre Revolution kam. Man zwang mich, ins Blindenhaus zu gehen. Dort brachte mich das Weib nun unter, nachdem sie mich 2 Jahre lang als Wahnsinnigen in Bicêtre festgehalten hatte. Es ist mir nie gelungen, sie zu töten. Ich sah ja nicht mehr und war zu arm, einen Mörder zu dingen. Hätte ich nun, ehe ich Benedetto Carpi, meinen Kerkermeister, verlor, ihn über die Lage meines Kerkers befragt, so hätte ich, als die Republik von Napoleon vernichtet wurde, die Lage des Schatzes angeben und nach Venedig zurückkehren können. Aber trotz meiner Blindheit, wir wollen zusammen nach Venedig reisen. Ich werde das Gefängnistor wiederfinden, ich werde das Gold durch die dicken Mauern sehen, ich werde es unter dem Wasser, wo es vergraben ist, riechen, denn die Ereignisse, die Venedigs Macht gestürzt haben, sind derart, dass die Geheimnisse dieses Schatzes mit Vendramino, Biancas Bruder, einem Dogen, von dem ich gehofft hatte, er werde mich mit den 10 aussöhnen, hat sterben müssen. Ich habe an den ersten Konsul geschrieben. Ich habe dem Kaiser von Österreich einen Vertrag angeboten. Alle haben mich als armen Geisteskranken schonend abgewiesen. Kommen Sie, wir wollen nach Venedig. Wir wollen uns durchbetteln und als Millionäre zurückkehren. Wir werden meine Güter zurückkaufen und Sie sollen mein Erbe werden, sollen Fürst von Varese sein. Ich horchte stumm auf diese Erzählung, die sich in meiner Fantasie zu einer großen Dichtung auswuchs, und blieb auch still, als der Greis jetzt schwieg. Ich sah sein weißes Haupt vor mir, ich blickte auf das schwarze Wasser der Gräben der Bastille und antwortete nicht. Facino Cane glaubte gewiss, ich beurteilte ihn wie all die anderen mit freundlichem Mitleid. Er machte eine Gebärde, in der die ganze Philosophie der Verzweiflung lag. Seine Erzählung hatte ihn vielleicht in seine glücklichen Tage nach Venedig zurückgeführt. Er nahm seine Klarinette zur Hand und spielte melancholisch ein venezianisches Lied, eine Barcarole, für deren Wiedergabe er sein erstes Talent, das Talent eines liebenden Patriziers, wiederfand. Es klang wie der Klagepsalm an den Wassern Babylons. Meine Augen füllten sich mit Tränen. Wenn späte Passanten über den Boulevard Bourbon kamen, sind sie gewiss stehen geblieben, um diesem letzten Gebet des Verbannten, der letzten Klage um einen verlorenen Namen, mit der sich das Gedenken an Bianca verband, zu lauschen. Aber das Gold kam schnell wieder oben auf, und die verhängnisvolle Leidenschaft löschte den Schimmer der Jugend aus. »Ich sehe den Schatz immer vor mir«, fing er wieder an, »im Wachen und im Traum. Ich sehe zwischen den Goldhaufen die Diamanten blitzen. Ich bin nicht so blind, wie Sie glauben. Gold und Diamant glänzen in meiner Nacht, in der Nacht des letzten Facino Cane, des letzten, denn mein Rang geht auf die Memi über. Großer Gott, die Strafe des Mörders hat früh begonnen. Ave Maria!« Er sprach ein paar Gebete, die ich nicht verstand. »Wir gehen nach Venedig«, sagte ich zu ihm, als er aufgestanden war. »Ich habe also einen Mann gefunden«, rief er aus. Flammende Röte war in sein Gesicht geschossen. Ich gab ihm den Arm und führte ihn heim. Am Tor der Blindenanstalt drückte er mir die Hand. Gerade kamen etliche von der Hochzeit vorbei und kreischten ihren trunkenen Jubel in die Nacht hinein. »Brechen wir morgen auf?«, fragte der Greis. »Sobald wir das nötige Geld haben.«

Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Pierrot. Frau Lefebvre war eine Dame vom Lande, eine Witwe, eine jener Halbbäuerinnen, die einen städtischen Hut tragen, möglichst gebildet zu reden und vor den Leuten großartig aufzutreten suchen, dabei aber doch nur eine kleinliche Philisterseele unter lächerlichem und geschmacklosem Äußeren verbergen, genauso wie sie ihre dicken, roten Hände unter gelbseidenen Handschuhen verstecken. Sie hatte eine Dienerin, ein einfaches Bauernmädchen, Rosa geheißen. Die beiden Frauen bewohnten ein kleines Haus mit grünen Läden, das an der Landstraße lag in der Normandie im Herzen der Gegend von Caux. Da sie vor dem Hause einen kleinen Garten hatten, zogen sie dort etwas Gemüse. Da geschah es eines Nachts, dass man ihnen ein Dutzend Zwiebeln stahl. Sobald Rosa den Diebstahl bemerkte, stürzte sie herbei, um ihre Herrin zu benachrichtigen, die sofort im wollenen Unterrock herunterkam. Sie war außer sich und hatte fürchterliche Angst. Man hatte gestohlen, um Gottes Willen, man hatte Frau Lefebvre bestohlen, man stahl also hier in der Gegend, und das konnte sich wiederholen. Die beiden Frauen betrachteten verstört die Fußspuren auf dem Boden, schwatzten und stellten allerlei Vermutungen auf. »Da, dort sind sie gegangen, dort sind sie über die Mauer geklettert und auf das Beet runtergesprungen.« Und sie hatten fürchterliche Angst vor allem, was nun noch passieren möchte. Wie sollten sie nun ruhig schlafen? Die Nachricht von dem Diebstahl verbreitete sich. Die Nachbarn kamen, besichtigten alles, besprachen es ihrerseits, und beide Frauen teilten jedem Neuangekommenen ihre Beobachtungen und Vermutungen darüber mit. Der Nachbar riet ihnen, sich einen Hund zu halten. Das war richtig, sie mussten sich einen Hund halten, wenn auch nur, um durch sein Gebell zu warnen. Aber um Gottes Willen keinen großen Hund. Was sollten sie mit einem Hofhunde anfangen? Der würde sie arm fressen. Nein, es musste ein kleiner Hund sein, ein kleiner Pinscher, der ein bisschen kläffen konnte. Sobald die Nachbarn fortgegangen waren, sprach Frau Lefebvre lange über diesen Gedanken der Hundeanschaffung. Sie überlegte alles genau, machte tausend Einwürfe, und der Gedanke, einen Fressnapf immer füllen zu müssen, flößte ihr Entsetzen ein. Denn sie gehörte zu jenen kleinlichen, geizigen, bäuerlichen Frauen, die immer eine Kupfermünze in der Tasche haben, um den Armen ein Almosen zu geben, wenn andere es sehen, und sonntags etwas in den Klingelbeutel zu tun. Rosa liebte die Tiere. Sie gab auch ihren Senf dazu und verteidigte ihre Ansicht. Es wurde also beschlossen, einen Hund anzuschaffen, einen ganz kleinen Hund. Man ging auf die Suche. Aber es waren nur große zu finden, die so viel fraßen, dass einem Angst und Bange werden konnte. Der Krämer von Rollville hatte allerdings einen ganz kleinen, aber er verlangte 2 Franken dafür, um die Kosten der Aufzucht zu decken. Frau Lefebvre erklärte, dass sie wohl einen Hund ernähren wolle, aber kaufen? Nein. Da brachte eines Morgens der Bäcker, der von all dem wusste, in seinem Wagen ein seltsames kleines Tier mit. Es war ganz gelb, hatte fast keine Pfoten, einen Krokodilsleib, einen Fuchskopf und einen Schwanz wie eine Trompete, den reinen Federbusch, der so groß war wie das ganze übrige Tier zusammen. Ein Kunde des Bäckers wollte ihn los sein. Frau Lefebvre fand diesen schmutzigen Bastard, der nichts kosten sollte, wunderschön. Rosa küßte ihn sofort und fragte, wie er hieße. Der Bäcker sagte, Pierrot. Er wurde in eine alte Seifenkiste getan und man gab ihm zuerst Wasser zu trinken. Er trank. Dann bekam er ein Stück Brot. Er aß. Frau Lefebvre erregte sich dabei und es kam ihr sofort der Gedanke, wenn er sich ordentlich ans Haus gewöhnt hat, werden wir ihn freilassen, dann wird er schon, wenn er in der Gegend umherstreift, etwas zu fressen finden. Und man ließ ihn in der Tat frei. Aber trotzdem hatte er immer Hunger. Übrigens bellte er nur, wenn er etwas zu fressen haben wollte, dann aber kläffte er auch ununterbrochen. Jedermann konnte ruhig in den Garten kommen, Pierrot wedelte jeden Fremden an und bellte niemals. Frau Lefèvre hatte sich aber an das Tier gewöhnt. Sie kam sogar dahin, es zu lieben und ihm von Zeit zu Zeit ein paar Stückchen Brot eigenhändig zu geben, die sie in die Soße ihres Essens getunkt. Aber sie hatte nicht an die Hundesteuer gedacht. Und als man 8 Franken, ganze 8 Franken, für dieses Biest von Hund haben wollte, das nicht einmal bellte, wäre sie beinahe in Ohnmacht gefallen. Es wurde sofort entschieden, dass sie sich Pierrots entledigen wollten. Aber niemand mochte ihn haben. Auf 10 Meilen in der Umgegend wollte kein Mensch etwas von ihm wissen. Da fasste man den Entschluss, weil es keine andere Möglichkeit gab, ihn Mergel fressen zu lassen. Mergel fressen lassen bedeutete, ihn in die Mergelgrube werfen, wohin man alle Hunde schmiss, die man los sein wollte. Mitten auf einer weiten Ebene ruht eine Art von Hütte oder vielmehr ein kleines Hüttendach auf dem Boden. Das ist der Eingang zur Mergelgrube. Ein großer Schacht geht 20 Meter tief gerade in die Erde hinab und auf ihn stoßen dann eine Reihe von langen unterirdischen Gängen. Einmal jährlich zur Zeit, wenn man den Mergel herausbefördert, steigt man in die Grube hinab. Die übrige Zeit des Jahres dient sie den zum Tode verurteilten Hunden als Kirchhof. Und oft hört man, wenn man an der Öffnung vorüberkommt, Winseln, Geheul und fürchterliches, verzweifeltes Bellen herauftönen. Die Jagd- und Schäferhunde fliehen entsetzt vor diesem grauenvollen Loch, und wenn man sich darüber beugt, entströmt ihm ein grässlicher Verwesungsgeruch. Entsetzliche Dramen spielen sich dort unten in der Dunkelheit ab. Wenn in der Tiefe ein Tier 10 oder 12 Tage im Sterben liegt und sich nur von den Überresten seiner Vorgänger nährt, wird plötzlich ein neues, kräftiges Tier hinabgeworfen. Dann stehen sich die beiden allein, hungrig, mit leuchtenden Augen gegenüber. Misstrauisch betrachten sie sich, folgen einander ängstlich und zweifelnd. Aber der Hunger quält sie. Sie greifen sich an, kämpfen lange verzweifelt, und dann frisst der Stärkere den Schwächeren lebendig auf. Als es beschlossene Sache war, Pierrot Mergel fressen zu lassen, sah man sich nach jemand um, der das Tier dorthin bringen sollte. Der Straßenwärter, der die Straße in Ordnung zu halten hatte, verlangte 10 Sous für den Gang. Das schien Frau Lefèvre eine unerhörte Forderung. Der Junge vom Nachbarn begnügte sich zwar mit 5 Sous, aber das war immer noch zu viel. Und als Rosa zu bedenken gab, dass es wohl das Beste wäre, sie trügen Pierrot selbst hin, damit er unterwegs nicht geschunden und so auf seinen Tod vorbereitet würde, entschlossen sie sich beide, bei Dunkelwerden selbst hinzugehen. An diesem Abend bekam der Hund eine gute Suppe mit einer Spur Butter darin. Er fraß sie bis zum letzten Tropfen. Und als er befriedigt mit dem Schwanz wedelte, nahm ihn Rosa in die Schürze. Mit eiligen Schritten wie ein paar Verbrecher liefen sie über die Ebene hin. Bald gewahrten sie die Mergelgrube und standen daneben. Frau Lefèvre beugte sich über die Öffnung, um zu lauschen, ob ein Tier dort unten stöhne. Nein, es war keins darin. Pierrot würde also allein sein. Da küßte ihn Rosa weinend und warf ihn dann in das Loch hinunter, und sie beugten sich beide gespannt, lauschend über die Öffnung. Zuerst hörten sie ein dumpfes Geräusch, dann das scharfe, herzzerreißende Geheul eines verwundeten Tieres, darauf mehrere kleine Schmerzensschreie hintereinander, darauf verzweifeltes Winseln des Hundes, der unten wimmerte, den Kopf zur Öffnung emporgerichtet. Jetzt bellte er. Oh, jetzt konnte er schön bellen. Da packte sie die Reue, das Entsetzen, eine Art unerklärlicher, toller Angst, und sie rannten spornstreichs davon. Da Rosa schneller lief als Frau Lefèvre, so rief jene: »Rosa, warte doch, warte doch!« In der Nacht hatten sie fürchterliche Träume. Frau Lefèvre träumte, dass sie sich zu Tisch setzte, um ihre Suppe zu essen, aber als sie den Deckel von der Terrine hob, lag Pierrot darin, sprang heraus und biss sie in die Nase. Sie wachte auf und glaubte, ihn noch immer heulen zu hören. Sie lauschte, aber es war eine Täuschung. Sie schlief von Neuem ein, und da befand sie sich im Traume auf einer großen Straße, einer unendlichen Straße, die sie entlang ging. Plötzlich sah sie mitten auf dem Wege einen Korb, einen großen Korb ganz allein stehen, und sie fürchtete sich vor dem Korbe. Endlich öffnete sie ihn aber dennoch, und Pierrot, der darin saß, biss sie in die Hand und ließ nicht mehr los. Da riss sie erschrocken aus, und an ihrem Arme hing immerfort mit zusammengepressten Zähnen der Hund. Als es kaum Tag geworden war, stand sie auf, beinahe verrückt vor Entsetzen, und lief an die Mergelgrube. Er bellte immer noch. Er hatte die ganze Nacht gebellt. Und da fing sie an zu schluchzen und rief ihm tausend Schmeichelnamen zu. Er antwortete in allen zarten Tönen seiner Hundestimme. Da wollte sie ihn wiederhaben und versprach sich, ihn bis zu seinem Tode zu pflegen. Sie lief zu dem Mann, der mit der Heraufbeförderung des Mergels betraut war, und erzählte ihm die Sache. Der Mann hörte zu, ohne ein Wort zu sagen. Als sie fertig war, antwortete er, »Wenn Sie Ihren Hund wiederhaben wollen, gut, kostet aber 4 Franken.« Sie fuhr auf, und ihr ganzer Schmerz war in einem Augenblick verflogen. 4 Franken! Nu, Sie sind wohl verrückt, 4 Franken!« Er antwortete, »Nu, glauben Sie denn, dass ich meine Stricke, meine Winde eigens hole, alles auf den Buckel nehme und mit meinen Jungen da runterkrieche und mich von Ihrem verfluchten Köter auch noch beißen lasse, bloß um das Vergnügen zu haben, dass ich ihn Sie wiedergeben kann? Da mussten Sie ihn nicht runterschmeißen.« Empört ging sie davon. 4 Franken! Sobald sie zu Hause war, rief sie Rosa und erzählte ihr von der Forderung des Mannes. Rosa war ebenso empört und sagte, 4 Franken, das ist ein Sündengeld. Dann fügte sie hinzu, wenn man dem armen Hund was zu essen runterschmisse, dass er nicht so krepiert. Frau Lefèvre war glückselig über diese Idee, und sie liefen beide davon mit einem großen Butterbrot in der Hand. Sie schnitten es in kleine Stücke und warfen eines nach dem anderen hinab, indem sie immerfort Pierrot anriefen. Und sobald der Hund ein Stück heruntergewürgt hatte, heulte er wieder, um von Neuem eins zu erhalten. Sie kamen am Abend wieder, dann am nächsten Tag, kurz täglich, und endlich waren sie fortwährend unterwegs. Da hörten sie plötzlich eines Morgens, als sie den ersten Bissen hinabwerfen wollten, unten in dem Loch ein fürchterliches Gebell. Es waren ihrer 2. Man hatte einen andern Hund hinuntergeworfen, einen großen. Rosa rief »Pierrot«, und Pierrot bellte. Da fingen sie an, das Brot hinunterzuwerfen, aber sie hörten jedes Mal einen entsetzlichen Kampf dort unten, dann das grässliche, jammernde Geheul von Pierrot, der von dem andern Hund gebissen wurde, der ihm alles wegfraß, da er der Stärkere war. Sie hatten schön hinunterrufen, »Das gehört dir, Pierrot!« Pierrot kriegte offenbar nichts ab. Die beiden Frauen sahen sich erschrocken an, und Frau Lefèvre sagte mit bitterem Ton, »Ich kann doch nicht alle Hunde unterhalten, die man da reinschmeißt. Wir müssen's aufgeben.« Und bei dem Gedanken, dass alle die Hunde da auf ihre Kosten leben sollten, verlor sie beinahe den Atem, lief davon und nahm sogar das Stück Brot, das noch übrig geblieben war, mit und aß es unterwegs. Rosa folgte ihr und wischte sich mit dem Zipfel ihrer blauen Schürze die Augen. Ende von Pierrot, gelesen von Carlsson. Ein Wunderkind von Agnes Sapper. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Ein Wunderkind. Wunderkinder gibt es aller Art. Solche, die wie Mozart mit 3 Jahren Klavier spielen. Andere, die im gleichen Alter mehrere Sprachen lesen können. Von einem Wunderkind ganz eigener Art möchte ich erzählen. Mein Wunderkind heißt Fridolin und ist das älteste Kind von armen Arbeitersleuten. Es war 6 Jahre alt geworden, ohne dass jemand ahnte, was für ein besonderes Geschick in dem Kleinen steckte, bis eines Tages der Vater zu ihm sagte: »Nimm meinen Sonntagsrock und trag ihn zum Schneider, dass den Riss am Ärmel flicke.« Fridolin trug den Rock zum Schneider, und dieser versprach, den Schaden wieder gut zu machen. »Ich will darauf warten«, sagte Fridolin. »So schnell geht's nicht«, entgegnete der Schneider. »Ich habe vorher noch anderes zu nähen.« »Ich kann hier warten«, wiederholte das kleine Bürschlein. »Da dürftest du lange warten«, meinte der Schneider. »Geh du nur heim.« »Ich kann noch lange warten«, versetzte der Kleine und rührte sich nicht von der Stelle. Zwei junge Burschen, ein Geselle und ein Lehrling, die auch an der Arbeit saßen, lachten über den Kleinen, der sich nicht vertreiben ließ. Da lachte der Schneider auch, legte den Rock beiseite und setzte sich an die Arbeit und sagte zu seinem Gesellen: »Lass den Knirps nur stehen, er wird schon bald genug kriegen.« Aber Fridolin bekam nicht genug. Er stand hinter dem Gesellen und sah ihm zu, wie er Knopflöcher nähte. Ach, da war es, wie er gekommen war, und um 10 Uhr stand er noch da. Nun trat die Meisterin ins Zimmer mit Bier und Brot, und der Meister setzte sich mit dem Gesellen an den Tisch. Fridolin aber, ohne ein Wort zu sagen, nahm den Platz ein, an dem der Geselle gearbeitet hatte, und ergriff die Arbeit, die jener beiseite gelegt hatte. Der Schneider beobachtete den wunderlichen Kleinen aus der Ferne. Als er aber merkte, dass sich dieser an des Gesellen Arbeit vergriff, trat er leise hinter ihn und sah ihm zu. Dann winkte er den Gesellen, und alle drei sahen mit Staunen, wie die Kinderfingerchen die Nadel behend durch den dicken Stoff schoben, wie Stich an Stich kam, dass auch nicht Fadenbreit dazwischen fehlte, und wie das Schneiderlein so in seine Arbeit vertieft war, dass es nicht einmal nach innen aufschaute. »Wer hat dich gelehrt, Knopflöcher machen?«, fragte jetzt der Schneider. »Der da«, antwortete Fridolin und deutete auf den Gesellen, dem er vorher zugesehen hatte. Da staunte der Meister und fragte den Kleinen nach allerlei, ob er zu Hause schon genäht habe, woher es könne und so weiter, aber es war aus dem Büblein nicht viel herauszubringen. Nun tat ihm der Schneider zuliebe und machte sich an das Ausbessern des Rockes, den Fridolin gebracht hatte, und der Kleine stand dabei und verwandte kein Auge davon. Als die Arbeit fertig war und Fridolin mit dem Rock gehen wollte, sagte der Schneider zu ihm: »Dich freut unser Handwerk, das sehe ich. Komm nur ein andermal wieder, wenn du zusehen willst.« Als am nächsten Morgen in aller Frühe die Meisterin aus der Türe trat, um droben in der Kammer den Lehrbuben zu wecken, saß der kleine Fridolin auf der Treppe und sagte: »Ich will nähen helfen.« Da ließen die Meisterin ein, und der Schneider gab ihm eine Arbeit, von der er dachte: »Verdirbt das, so ist nicht viel daran verloren.« Aber Fridolin verdarb nichts und kam nun alle Tage. Der Herbst zog ins Land, und Fridolin musste in die Schule. Er war der Kleinste unter all seinen Kameraden und im Lernen nicht stark. Aber er war brav und machte seine Sache, so gut er eben konnte, und der Lehrer konnte das stille Kind wohl leiden. Eines Tages aber saß Fridolin mit geschlossenen Augen auf seinem Platz in der Schule. »Schläfst du?« rief ihn der Lehrer an und berührte ihn mit dem Stock. Erschrocken fuhr Fridolin auf, aber nach ein paar Minuten drückte er schon wieder die Augen zu. »Was ist's heute mit dir?« rief ihm der Lehrer zu und schüttelte ihn. »Bist du faul oder krank?« »Nein«, antwortete der Kleine weinerlich, »aber die Naht ist ganz krumm, die kann ich nicht sehen.« Und er deutete auf die Jacke des Knaben, der vor ihm saß. Alle Kinder lachten, aber der Lehrer sagte: »Redest du im Traum oder hast du den Verstand verloren?« »Nein, nein«, rief Fridolin, »die Narbe muss so laufen.« Und im Nu hatte er ein Stückchen Schneiderskreide aus seiner Tasche genommen und zeichnete damit eine schnurgerade Linie über den Rücken seines Kameraden hinunter. Der Lehrer sah nun wohl, dass der Kleine recht hatte und dass die Naht etwas krumm verlief. Er wusste nicht, sollte er lachen über den kleinen Sonderling oder staunen über seinen scharfen Blick. »Setz dich vorne zu mir«, sagte er, und führte Fridolin an einen anderen Platz, wo er seine Augen offen halten konnte, ohne durch Jackennähte zerstreut zu werden. Nach der Schule sagte Fridolin zu seinem Kameraden: »Wenn du mir Zwirn mitbringst, mache ich dir die Naht in deiner Jacke zurecht.« Und so geschah es. Von diesem Tag an wurde Fridolin der Flickschneider für seine ganze Klasse. Als die Ferien begannen, kam der Schneider zu Fridolins Eltern und bat, dass ihm der Kleine ihnen helfen möchte. Der Vater war nicht wenig stolz auf seinen kleinen Sohn und fragte, was ihm der Schneider nun geben wolle, denn jeder Arbeiter sei seines Lohnes wert. Die beiden Männer handelten hin und her. Fridolin stand dabei und sagte kein Wort. Endlich wurden sie miteinander eins. Der Schneider verabschiedete sich und war schon unter der Türe, da sprach Fridolin: »Geld will ich nicht, ich will Tuch.« Der Schneider kam wieder zurück und der Vater sagte: »Hättest doch früher reden können, sei nur zufrieden, jetzt ist schon ausgemacht.« Aber Fridolin war nicht zufrieden, er wiederholte ganz bestimmt: »Um Geld nähe ich nicht, ich will Tuch.« »Ja, wozu denn?« fragte der Schneider. »Zu einem Anzug für unseren Kleinen«, antwortete Fridolin und meinte damit seinen jüngsten Bruder, den er sehr lieb hatte. »Er ist schon so ein Sonderling, dem man seinen Kopf lassen muss«, sagte der Schneider, und versprach ihm schönes Tuch zu liefern und ging. Jeden Tag arbeitete Fridolin bei dem Meister. Er lernte Maßnehmen und Zuschneiden. Er sah beim Anprobieren auf den ersten Blick, wo es fehlte. Und seine Fingerchen wurden immer geschickter und gingen so flink auf und ab wie eine kleine Nähmaschine, so dass es ganz wunderbar anzusehen war. Am liebsten aber arbeitete er für seine Geschwister daheim, und was er ihnen machte, das saß so nett und stand so fein, wie wenn es aus dem feinsten Herrenkleidergeschäft hervorgegangen wäre. Die Jahre vergingen, Fridolin kam aus der Schule, und man durfte sich nicht lange besinnen, was er werden sollte. Er war ja schon etwas. Der geschickteste Schneider im Städtchen. Gewachsen war er nicht viel, und wenn er jemand das Maß nehmen sollte, so musste er auf einen Schemel, ja manchmal auf einen Stuhl steigen, um hinaufreichen zu können. Er lebte ganz still nur für seine Arbeit, wusste nicht, wie es in der Welt draußen zugeht, und hatte keine anderen Freunde als seine kleinen Geschwister. Mit 20 Jahren sah er noch aus wie ein Kind. Um diese Zeit hörte der Vater, dass in der Hauptstadt ein tüchtiger Schneidermeister gestorben sei, der gute Kundschaft gehabt habe, und er dachte sich, das Geschäft könnte mein Fridolin übernehmen. Alles, was er zum Handwerk braucht, ist dort. Gesellen und Lehrlinge sind da und wissen, wie es betrieben wird. Da dürfte er sich nur hineinsetzen und könnte sein Glück machen. Die Mutter hatte zwar ihre Bedenken und meinte, der Fridolin könne nicht ohne sie sein, er sei zu unpraktisch für so ein Geschäft. Aber der Vater sagte, wenn du ihn immer versorgst wie ein Kind, wird er nie ein Mann. Er soll nur hinaus in die Welt, dann wird er schon klug werden. Fridolin selbst redete nicht herein und ließ seine Eltern die Sache ausmachen. Nach kurzer Zeit saß er als Schneidermeister in der Großstadt. Ein ganzes Stockwerk war für ihn und seine Gesellen eingerichtet. Unten im Hause wohnten ordentliche Leute. Diesen hatte die Mutter ihren Sohn anempfohlen, und so hoffte sie, es werde sich alles gut machen. Die Gesellen und Lehrbuben lachten zuerst über das Meisterlein, aber bald bekamen sie Achtung vor seiner Kunst. Der erste Kunde, der sich einfand, war ein alter Herr. Er hatte hier kurz vorher einen Anzug machen lassen, und nun betrat in diesem das Geschäft und erklärte sich ganz zufrieden mit der Arbeit und wollte etwas daran verändert haben. Den kleinen Meister Fridolin sah er wohl für den jüngsten Lehrjungen an und beachtete ihn nicht, sondern wandte sich mit seinem Anliegen an den ältesten Gesellen. Der prüfte den Anzug und behauptete, er stehe tadellos und sei nach der neuesten Mode. Da sprang unser Meisterlein auf, stellte flugs seinen Schemel neben den Herrn, stieg hinauf und indem mit seiner Kreide ein paar Striche über das Tuch zog, sagte er, hier sitzt der Fehler. Der Geselle musste zugeben, dass der Meister recht habe, und am nächsten Tag war unter des Schneiderleins geschickten Händen der Fehler schon verbessert. Der alte Herr freute sich über die gute Arbeit und empfahl das Meisterlein seinem Hausgenossen, einem jungen Baron, der viel auf seine Kleider hielt. Der bestellte sofort unseren Fridolin, dass dieser ihm das Maß nehme. Aber Fridolin schüttelte bloß den Kopf, sah von seiner Arbeit nicht auf und sagte ganz ruhig zu den Bedienten, der Herr soll zu mir kommen. Die Gesellen waren nicht wenig erstaunt über diese Antwort, und der Älteste flüsterte dem Meister zu, der vorige Meister sei auch immer zu dem Herrn ins Haus gegangen. Aber Fridolin sagte ganz ruhig, ich kann nicht, ich muss meinen Schemel haben und meinen Stuhl, ich bin zu klein, und der Diener des Herrn Baron muss mit dieser Antwort abziehen. Der Herr Baron war nun neugierig, das kleine Schneiderlein zu sehen, und bemühte sich selbst in die Werkstatt. Rührig sprang unser Fridolin von Schemel auf den Stuhl und vom Stuhl auf den Schemel, um dem großen Herrn das Maß zu nehmen, und als er damit fertig war, setzte er sich sofort wieder an die Arbeit, ließ den hohen Herrn stehen, und der Geselle musste ihn zur Türe geleiten. Der Anzug wurde aber ein Meisterwerk, und bald bemühten sich die vornehmsten jungen Herren das Geschäft des Schneiderleins, und sie taten es umso lieber, als unser guter Fridolin sich mit der Rechnung bedrängte. Meisterlein, sagte eines Tages der älteste Geselle, der eine wahre Liebe zu ihm gefasst hatte, wie steht's mit den Rechnungen? Früher hat der Lehrbub sie ausgetragen. Ich meine, es wäre Zeit, die Herren sollten bezahlen. Da machte Fridolin ein ängstliches Gesicht, denn die Rechnungen zu stellen, das hatte er nie recht lernen können. Die Rechnungen, sagte er, die sind schwer zu machen. Da lächelte der Geselle und sagte, er werde es wohl fertigbringen und besorgte die Sache. Des Barons Diener war der Erste, der kam, um die Rechnung zu bereinigen. Fridolin, der gerade am Zuschneiden war, nahm das Geld, zählte es aber nicht nach, schob es beiseite, dass es bald zwischen den verschiedenen Tuchresten lag, und merkte nicht, wie die jungen Gesellen darüber kicherten, auch wohl eins oder das andere Geldstück zu sich nahmen, nur damit es nicht unter die Lumpen fiele. Und schließlich wäre wohl alles verschwunden, wenn nicht der älteste Geselle das Geld zusammengerafft und es seinem lieben Meisterlein in die Tasche geschoben hätte. Ein Vierteljahr war verflossen, da schnürte der wackere Geselle, dessen Zeit nun abgelaufen war, sein Bündel. Er war schon viele Jahre in der Fremde gewesen und wollte zurückkehren in seine Heimat. Der treue Bursche brachte noch, ehe er abreiste, alles Geschäftliche möglichst in Ordnung. Aber er war nicht lange weg, so ging alles nicht mehr in der Werkstatt, wie es sollte. Das Schneiderlein machte zwar seine Arbeit prächtig und war von früh bis spät so emsig, dass ein Meisterstück nach dem anderen aus seinen Händen hervorging. Aber die Arbeiter trieben, was sie wollten, und hatten mehr Geld als ihr Meister. Fridolins Eltern wussten davon nichts. Sie hatten sich in der ersten Zeit einmal nach ihm umgesehen, und seitdem hörten sie nichts mehr, denn das Schreiben war Fridolins Sache nicht. Da wurden sie eines Tages durch einen Brief aus der Stadt überrascht. Er war nicht von Fridolin, aber von seiner Hausfrau. Die schrieb, die Eltern sollten doch nach dem Sohn sehen. Es sei gar nicht zu beschreiben, was für eine Unordnung in der Werkstatt herrsche und wie er von den Gesellen betrogen und bestohlen werde. Sie habe es ihm schon oftmals selbst gesagt, aber er könne wohl nicht anders. Ihr Mann sage immer, bei dem habe sich der Verstand ganz auf eine Seite geschlagen. Die Mutter seufzte. Ich habe sie gleich gewusst, dass es nicht geht. Und der Vater wurde ganz nachdenklich und sprach vor sich hin. Die Leute haben recht. Der Verstand hat sich bei ihm ganz auf die eine Seite geschlagen. Am nächsten Tag reiste die Mutter in die Hauptstadt. Das Schneiderlein sprang von seiner Arbeit auf, als es die Mutter so unverhofft vor sich sah, und aus seinen blauen Kinderaugen strahlte ihr die helle Freude entgegen. Aber was sie sonst sah und erfuhr, war schlimm genug. Obwohl Fridolin die feinste Kundschaft hatte und von früh bis spät arbeitete, war doch kein Geld da. Denn meistens vergaß er, für seine Arbeit eine Rechnung zu schicken. Und wenn ehrliche Leute von selbst zahlten, so ließ er das Geld offen herumliegen, dass es nehmen konnte, wer da wollte. »So kann's nicht fortgehen«, sagte die Mutter zum Sohn, als sie mit ihm alleine war. »Nein, so kann's nicht fortgehen«, gab Fridolin zu. »Das muss man ändern«, erklärte die Mutter. »Ja, das muss man ändern«, wiederholte der Sohn. Fridolin, erklärte nun die Mutter bestimmt, »du musst heiraten, dass du eine tüchtige Hausfrau bekommst.« Da sah das Schneiderlein sie ganz bestürzt an und schüttelte den Kopf. »Davon verstehe ich nichts, Mutter«, sagte er. Und so sehr er noch die Mutter überreden wollte, er gab nicht nach. So musste sich denn die Mutter auf einen anderen Ausweg besinnen. »Ist's dir recht, wenn wir zu dir ziehen, der Vater und ich und die Kinder alle?« Diesmal wurde ihr Vorschlag anders aufgenommen. Fridolin strahlte mit dem ganzen Gesicht. »Ja«, sagte er, »und bleib nur gleich da, Mutter. So leicht geht das nicht. Erst muss ich mit dem Vater reden, und der Umzug kostet Geld. Wo soll das denn herkommen?« Jetzt tat es dem Fridolin zum ersten Mal leid, dass er kein Geld hatte, und er fing an, seine Schubladen zu durchsuchen. »Mutter«, sagte er, »ich habe anfangs einen ehrlichen Gesellen gehabt. Der hat immer das Geld eingenommen, und manchmal hat er gesagt, »Meisterlein, ihr Geld verstecke ich vor dem Buben. Vielleicht brauchen sie es einmal. Aber ich weiß nicht mehr, wo es versteckt hat.« Nun machte sich die Mutter auch daran, alles zu durchsuchen. Und richtig entdeckte sie ganz unten im Kasten in einer alten Knopfschachtel mehrere Goldstücke. Das war nun eine Freude. Und die Mutter dankte im Geiste dem wackeren Gesellen, der so für ihren Sohn gesorgt hatte. Nach einigen Wochen schon war die ganze Familie in die Stadt gezogen. Und obwohl unser Schneiderlein nicht viel Worte machte, sah man ihm an, wie glücklich er sich fühlte. Nun kam auch Ordnung ins Haus. Gleich am ersten Tag blieben die Gesellen bis um 12 Uhr an der Arbeit, während sie sonst schon um 11 Uhr davongelaufen waren. Sie merkten, dass nun eine Meisterin da war, die ein strenges Regiment führte. Um 12 Uhr deckte die Mutter im Nebenzimmer den Tisch. Der Vater kam zum Essen, die Kinder versammelten sich. Die Mutter trug die Suppe auf, der Fridolin fehlte noch. »Der merkt nicht, dass Essenszeit ist«, sagte der Vater, und schickte den Kleinen in die Werkstatt, dass er Fridolin hole. Der war aber nicht da, er war wie verschwunden. Nach einer halben Stunde kam er wieder, und nun stellte sich's heraus, dass er nach alter Gewohnheit in sein Kosthaus gegangen war und ganz vergessen hatte, dass nun daheim für ihn der Tisch gedeckt war. Aber Fridolin lachte mit dem ganzen Gesicht, als er anderen Tags mit all seinen Geschwistern um den Tisch saß, und er legte den kleinen Brüdern einen Kloß nach dem anderen auf den Teller, schaute ihn vergnügt zu und fragte immer wieder, »Schmeckt's euch?« sodass die Mutter ihm wehrte und sagte, »Isst du lieber selbst?« Doch der Fridolin schien vom Zusehen satt zu werden. Er aß nie so viel wie andere Leute. Der Vater sah mit Stolz, wie die vornehmsten Herren vor dem Haus anfuhren und sich von dem kleinen Schneiderlein das Maß nehmen ließen, wie sie ihm dann wohl ein Weilchen bei der Arbeit zusahen und staunten, wie seine kleinen Hände mit der Schere so flink durch den Stoff fuhren, als wüsste die Schere von selbst ihren Weg. Mit der Zeit kamen statt der fremden Arbeiter die Brüder zur Hilfe, die auch nicht ungeschickt waren, und so gedieh das Geschäft immer besser. Die ganze Familie lebte in Glück und Frieden. Die Kinder alle konnten etwas Tüchtiges lernen, und fürs Alter wurde jedes Jahr etwas zurückgelegt. Unser Schneiderlein war aber noch nicht 40 Jahre alt, als es eines Tages von der Arbeit weg zur Mutter kam, die nebenan im Zimmer saß. Sie sah erstaunt auf. Was wollte er wohl mitten am Nachmittag? »Mutter, mir ist so weh«, sagte Fridolin. setzte sich auf den Schemel neben sie und legte seinen Kopf in ihren Schoß wie ein Kind. Die Mutter erschrak. »Du bist krank, Fridolin«, sagte sie. »Komm, wir schicken den Bruder zum Arzt.« Aber hielt die Mutter zurück. »Lass nur, Mutter«, bat er. »Einen Riss kann man schon flicken. Aber wenn das ganze Tuch mürb ist, dann kann man nimmer helfen.« »O Herzenskind, was ist dir denn?« rief die Mutter. »Komm, leg dich ins Bett.« »Ich lieg schon drin. Ich lieg so gut«, antwortete Fridolin mit matter Stimme. Und dann legte er seine feinen, weißen Hände zusammen und sagte ganz leise, »Lieber Gott, mach mich fromm, dass ich zu dir in den Himmel komme.« Dann fielen ihm die Augen zu, für immer. Die alten Eltern haben ihn nie verschmerzen können und die Geschwister alle haben ihm ein treues Andenken bewahrt und werden noch ihren Kindern und Enkeln erzählen von dem kleinen Schneiderlein, dem Wunderkind. Ende von »Ein Wunderkind« von Agnes Sapper, gelesen von Elli, März 2013. Antonello der Gondoliere von Franz von Gaudi. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Antonello der Gondoliere aus Venezianische Novellen. Wir haben gestern wiederum das Fest der heiligen Lucia gefeiert. Ich hege keinen Zweifel, dass wir es nicht alle als gute Christen begangen, dass jeder von uns seine Messe gehört und die wundertätige Heilige um milde Fürsprache angefleht habe, um ferneren Schutz und Schirm des Lichtes seiner Augen, als deren Schutzpatronin unsere heilige Kirche die Märtyrerin erkennt. Den unleugbarsten Beweis aber, wie gnadenvoll die himmlische Helferin unser aller Bitten aufgenommen habe, und wie barmherzig sie jederzeit über unser herrliches Venedig wacht, finde ich mit Flammenschrift in den Augen meiner holdseligen Zuhörerinnen verziffert, in dem hellstrahlenden Glanz jener zauberisch glimmenden Gestirne, welche sich jetzt verschämt hinter das Seidennetz der langen schwarzen Wimpern flüchtet, jener Sterne, denen Venedig von jeher den Ruf der irdischen Milchstraße verdankt, durch deren Zauber es auch fernerhin den Beinamen La Dominante und die ungeteilte Herrschaft über die Herzen der Männer behaupten wird, wenn auch jüngere, vom Glück begünstigtere Nebenbuhlerinnen ihr den Dreizack streitig machen sollten. Die heiligste Lucia sei dafür in Ewigkeit gebenedeit. Auch ich war gestern in San Moise, um daselbst meine Messe lesen zu lassen. Auch ich habe die gnadenreiche Märtyrerin angefleht, mir bis an mein Lebensende den schwachen Schimmer des altersmüden Auges zu lassen, einen hinreichenden wenigstens, um die alten Chroniken entziffern zu können, um aus dem Novellenschatz der italienischen Meister auch noch ferner jene Goldkörner, mit deren Gespinst ich eure Abendstunden zu umflechten bemüht bin, auszulesen. Nur genug des Lichts, auch ohne führenden Hund den Weg nach der Riva degli Scavoni zu finden. Die Messe aber galt dem Seelenheile meines vor 50 Jahren dahingeschiedenen Vaters. Ja, meine geliebten Freunde, mit dem gestrigen Tag beschloss das halbe Jahrhundert, seit ich dem zärtlichsten Vater die Augen zudrückte, ihm, dem liebevollsten Gatten, dem redlichsten Venezianer seiner Zeit. Ihr alle habt ihn nicht mehr gekannt. Wohin ich rings um mich her blicke, strahlen mir feurige Augen, von Gesundheit, von Jugendfülle strotzende Wangen entgegen. Schon umgibt mich eine zweite, dritte Generation. Wie ein altes Römerbild rage ich aus der Vergangenheit in die Gegenwart. Ich stehe allein. Aber wenn ihr, hochverehrte Freunde, meinen Vater Antonello auch gekannt hättet, wenn ihr auch Zeitgenossen des wackersten Burschen der Republik gewesen wäret, des geschicktesten Mandolinenspielers, des besten Tassosängers, des gewandtesten Gondolieres, dessen Ruder jemals die Wellen des Canalazzo peitschte, des jedesmaligen Siegers bei der Regatta, ihr hättet ihn doch längst schon vergessen. Und wahrlich, die Zeit rauscht jetzt mit so schnellem Flügelschlage um die Erde, dass ein halbes Jahrhundert mehr als hinreichend ist, um die Namen der Großen und Mächtigen, der Feldherren und Fürsten zu unleserlich zu machen, geschweige denn den eines armen venezianischen Gondelführers. übt Nachsicht daher, meine Gönner und Freunde, Nachsicht mit dem Sohne, wenn die Gefühle der Dankbarkeit gegen den Entschlafenen ihn verleiten, dessen Angedenken aus dem Schutt der Jahre an das Licht zu ziehen, wenn er mit vielleicht parteiisch erscheinendem Stolz seines Erzeugers gedenkt, wenn er euch am heutigen Abend nur von ihm und dem wunderbarsten Abenteuer seines Lebens unterhält. Mein Vater fühlte sein Ende nahen. Mit geschlossenen Augen lag er auf dem von Maisstroh gestopften Pfühl, in den welken Händen den Rosenkranz und die bleichen Lippen zum lautlosen Gebet bewegend. Im Zimmer herrschte eine Totenstille. Sie ward nur von dem heimlichen Schluchzen der Mutter und Kinder unterbrochen. Das Glockenspiel von Santa Maria dei Gesuiti tönte langsam und traurig aus der Ferne herüber, und dann und wann hallte durch das geöffnete Fenster der einförmige Ruf der um die Ecke biegenden Gondoliere vom Kanal herauf. Die Strahlen der Abendsonne brachen durch das Weinspalier, welches unser Haus umflocht, und über das Gesicht des Sterbenden flogen abwechselnd rosenrote Lichter, bald wieder die Schatten der breiten Blätter. Da schlug er die großen, schwarzen, tief in der Höhle liegenden Augen noch einmal auf, schaute sich langsam im Kreise um, als wollte er die Angehörigen mustern und überzählen, ob auch keiner von den Seinigen fehle, machte mehrere vergebliche Versuche, seine erloschene Stimme zur vernehmlichen zu steigern, und begann dann endlich, matt und häufig durch Erschlaffung unterbrochen, seine Rede. »Schon seit Jahren war ich willens, euch, meine Lieben, zu Vertrauten einer wundersamen, fast unglaublichen, in meine Jugendzeit fallenden Begebenheit zu machen. Ich verschob es von Tag zu Tage, teils deine sattsam bekannte Geschwätzigkeit, mein gutes Weibchen, befürchtend, teils auch in der Hoffnung, euch, meine treuen Kinder, noch dereinst als erwachsene, verständige Menschen um mich versammelt zu sehen, und dann um so achtsamere Ohren, um so verschwiegenere Lippen zu finden. Ich zauderte zu lange. Der Himmel ruft mich schon früher ab. Meine Augenblicke sind gezählt. Weiß ich doch nicht einmal, ob mir der Tod noch eine hinreichende Frist gestattet, um euch jenes lang bewahrte Geheimnis zu entdecken. So vernehmt denn, aber zuvor schwört, schwört in die Hand des Sterbenden, dass ihr vor Ablauf voller 50 Jahre keinem Menschen von dem jetzt Vernommenen eine Silbe entdecken wollt. Der Erbe einer großen, mächtigen Familie ward in mein Schicksal verflochten. Das Tribunal der Inquisition, setzte er kaum hörbar hinzu, ward genötigt einzuschreiten. Ein unbedachtsames Wort stellt eure Hütte der Willkür eines zuchtlosen, gewaltigen Adels bloß, eure Häupter der Strenge des heiligen Uffizio. Schwört ein 50-jähriges Schweigen. Bis dahin können jene stolzen Namen erloschen sein. Im Verlauf eines halben Jahrhunderts ist vielleicht ein anderer, beglückterer Marino Falieri erstanden, ein Mann, welcher die Ketten des durch ein volles Jahrtausend erdrückten Volkes bricht und den Schrecknissen jenes geheimnisvollen Blutgerichts ein Ziel setzt. Schwört. Wir gehorchten dem letzten Befehle unseres Vaters. Wir legten die Hände in seine kalten, absterbenden. Wir sprachen das zungenfesselnde Gelübde aus. Wir haben es treulich gehalten. Meine Mutter, die Geschwister bis an ihren Tod. Ich, der alle Überlebende, bis der Termin erloschen, bis die Prophezeiung des Sterbenden in Erfüllung gegangen und der Erzähler von der Riva degli Scavoni weder die Rache der Nobili noch die Tyrannei des Rates der Zehn zu befürchten hat, wo er keine andere Furcht kennt als die, seinen vielgeliebten Zuhörern durch die verfehlte Wahl des Stoffes, durch den matten Vortrag missfällig zu werden. Doch, was rede ich, sind es denn nicht meine großmütigen Gönner, vor denen ich stehe, sind sie es nicht, welche sich schon seit Jahren die Erzählungen des Greises mit nachsichtigem Wohlwollen gefallen ließen? Sie werden es auch heute verschmähen, den strengen, kritischen Maßstab an meine schmucklose Berichterstattung zu legen. Sie werden, wie in früheren Tagen, den redlichen Willen der Leistung zurechnen. Doch nun zur Sache. Es war in der dritten Stunde eines schwülen Sommernachmittags, begann mein Vater seine Erzählung, als ich an dem Postament der Granitsäule, welche den heiligen Theodoro trägt, in dem langsam wachsenden Schatten lag und meine faulen Glieder auf den Steinplatten der Piazzetta dehnte. Mein halbes Schock Patellen knackend und die frischen, leckern Muscheltiere einschlürfend, zählte ich mit schläfrigen Augen die Säulen des Dogenpalastes herauf und wieder herunter, verzählte mich mal auf mal und fühlte, dass mir die Augenlider bei jeder Nummer schwerer wurden. Der unter den Kolonnaden wachhaltende Arsenalotto schlich immer matter und schwerfälliger auf und nieder. Die Hallen der Zecker waren plötzlich ausgestorben, wenn man nicht etwa das halbe Dutzend Türken, welche mit gekreuzten Beinen auf den Polstern hockten, den dünnen Rauch der Pfeifen schläfrig in die Luft bliesen und regungslos vor sich hinstarrten, in Anschlag bringen wollte. Dann und wann schwirrte eine der Tauben des Markusplatzes über mein Haupt und eilte sich vor der sengenden Glut in die Luken der Markuskirche zu flüchten. Es war so still, dass man die aufhüpfenden Wellchen gegen den Schnabel der Gondel klatschen hören konnte. Die ganze Welt hielt Siesta, und ich war auf dem besten Wege, ein Gleiches zu tun, als der Ruf »Heda, Antonello, auf! Eine Stunde auf dem Canale Grande!« mich aus meinem Dahindämmern aufschreckte. Der Rufende war der nobile Orazio Memo, der liebenswürdigste Taugenichts von ganz Venedig. 23 Jahre alt, hoch und schlank gewachsen, ein feines, blasses Gesicht mit den schwärzesten, glänzendsten Augen von der Welt, ebenso gewandt als verwegen, reich und abgesagter Feind des baren Geldes, kecker Spieler, leidenschaftlicher Verehrer der Frauen und alle Zeit von ihnen begünstigt, dies war das treue Bild meines Gönners. Misstrauisch gegen die Gondoliere seines Oheim-Senators, in denen er nicht ohne Grund Spione seines Tuns und Treibens witterte, bedurfte der junge Wüstling bei seinen Abenteuern eines gewitzten, furchtlosen Burschen, eines verschwiegenen, unerschütterlich treuen Helfers. In mir hatte er seinen Mann gefunden. Ach, wenn ich noch jener alten, guten Zeiten gedenke, jener herrlichen Karnevali, jener Nachtschwärmereien und Serenaden, der geheimnisvollen Rendezvous in den Gärten der Giudecca. Väter und Ehemänner fürchteten und verwünschten Messer Orazio Ärger als den Großtürken, und manche Handvoll Philippen flog in meine Mütze, wenn meine vogelschnelle Gondel den verfolgten, dem ihm mit blanker Waffe nachstürmenden Feinde entführte, wenn ich den beglückten Liebhaber unentdeckt in der Casa Memo ans Land gesetzt hatte. Schnell wie der Wind war ich beim Schall der wohlbekannten Stimme auf den Beinen, löste die Kette vom Pfahl und trieb, nachdem die Exzellenza sich rückwärts durch das Kajütenpförtchen gedrängt und auf den üppigen Kissen niedergelassen, mit mächtigem Fußtritt von der Riva. Eine halbe Stunde mochte die Barke bereits über das Wasser geglitten sein, ruhig und lautlos wie ein treibendes Blatt. Unhörbar griff das Ruder in die grünen Fluten. Hatten wir doch keine Eile und mein Padrone keinen Zweck, als ein Stündchen im behaglichen Farniente zu verträumen. Da schwirrte eine fremde Gondel mit hastigen Ruderschlägen hinter uns her, rauschte hastig heran und flog ebenso schnell vorüber. Das Felsche, Fußnote, die Dachverzierung der Gondel, Ende Fußnote, war mit silber- und rotgestreiftem Teppich bekleidet, und die von der Decke herabhängenden schweren Seidentroddeln streiften die Fläche des Wassers. Beide Ruderer waren in gleichfarbige, reiche Stoffe gehüllt. Keinem der fremden Gesandten, die einzigen, welchen das bekannte Gesetz der Republik das Vorrecht zugestand, das unseren Gondeln verordnete Schwarz mit lachenden Farben zu vertauschen und sie nach Willkür zu schmücken, gehörte die Vorübereilende an. Vor der Kajüte saß auf Brokatkissen ein Mohrenknabe mit breitem goldenem Halsband und an blinkender Kette schwebendem Dolch, auf der Faust einen rotschillernden, kreischenden Papagei wiegend. Die Jalousien waren zu beiden Seiten aufgezogen, und das Auge konnte im Vorüberstreifen die inneren Räume übersehen. Auf den Polstern ruhte ein himmlisch schönes Weib. Den schlanken Leib umspannte ein goldstoffenes, eng anliegendes Oberkleid, und weite, faltige Beinkleider nach morgenländischer Art fielen über die kleinen, zierlich mit Blumen gestickten Pantöffelchen. Das lange, goldgelbe Haar floss frei von der blendend weißen Stirn hernieder und ringelte sich in vollen Locken über Schulter und Busen. Wollt ihr aber eine Ahnung von dem Liebreiz jenes verführerischen Antlitzes haben, von dem leuchtenden Glanz des schwarzen Auges, von dem Lächeln, welches den kleinen, granatfrischen Mund umgaukelte, dann geht in den Dogenpalast, lasst euch die Sala del Scrutinio aufschließen und richtet euer verzücktes Auge auf die schöne, üppige Jungfrau in Giacomo Palmas jüngstem Gericht. Sie gleicht der in der Gondel, wenn auch nur von Weitem. Als die fremde Barke an der unsrigen vorüberschwebte, ließ die schöne, die langgehalste Gutzla, auf deren Goldseiten die weißen Fingerchen geklimpert hatten, einen Augenblick sinken, schnellte mit geschicktem Wurf eine Feuerlilie in unsere Kajüte und rief dann ein paar fremdartig tönende Worte. Die Barcaroli griffen mit weit ausholenden Ruderschlägen ein, und im Nu waren sie uns um einige hundert Palmen voraus. »Nach, nach, Antonello«, schrie der Patrizier, »hol sie ein, wir müssen sie erreichen. 20 Zechinen sind dein, wenn wir sie im Auge behalten und wenn wir die Wohnung jener engelschönen Fremden auskundschaften. Verlasst euch auf mich, Exzellenza. Ihr sollt euch in eurem getreuen Antonello nicht getäuscht haben. Solange das Ruder nicht bricht und die Flexen meiner Arme nicht reißen, soll uns das schöne Heidenkind nicht entschlüpfen.« Nun galt es, das gegebene Wort zu lösen, meinen alten Ruhm aufrecht zu erhalten. Flüchtig wie Tauben stoben die rot- und silbernen Fremden vor uns her, wie ein blutdürstiger Falk stürmten wir hinterdrein. Links bogen sie in eine der Seitenstraßen, hemmten dann aber ihre Flucht, nicht anders, als wollten sie sich vergewissern, ob wir ihre Spur auch nicht verloren hätten, als wollten sie verfolgt werden. Und dann ging es von Neuem in wilder Hast durch große und kleine Kanäle, rechts und links und wieder geradeaus, an San Nicola vorüber, bis endlich beide Gondeln sich in der Lagune auf dem Wege nach Fusina wiegten. Gaukelnd, wie ein schillernder Schmetterling, wand sich das fremde Boot zwischen den Pfählen, welche die seichte Wasserstraße bezeichnen, hindurch. Oft war es nicht anders, als schösse ein funkelnder Stern vor uns her, so prächtig strahlte die Sonne auf die glitzernde Decke, und ich mußte geblendet das Auge schließen und im Rudern innehalten. Dann trieb aber der Patrone wiederum zur Eile, und ich warf mich aufs Knie, drängte das Ruder tief in die Wellen ein, und der Schaum quirlte hoch bis an den Eisenkamm des Schnabels auf. Aus der Ferne dröhnten die Glocken von den Türmen von Malamocco herüber, und ihre Klänge zerflossen leise über den Wassern. Aus der verfolgten Gondel schallte ab und zu der heisere Schrei des Papageis, dann wieder einzelne Lautenakkorde, zu denen der Mohrenknabe mit den Schellen des Tamburins rasselte, und dazwischen die zauberisch lockende Stimme der Morgenländerin, der die fremdartige Betonung unserer Sprache einen neuen, wunderbaren Liebreiz verlieh. Sie sang, »Wo der Oleanderbüsche volle Kelche purpurn glimmen«, wo die goldgeschuppten Fische in den Marmelbecken schwimmen, Nachtigallenlieder schallen, wo der Mädchen helle Stimmen, dort, dort findest du des Rätsels Wort. Wo der Sonne goldene Pfeile nie durch Myrtenlauben dringen, wo um schlanke Marmorsäulen sich des Efeus Ranken schlingen, wo die hellen Silberquellen stäubend sich zum Himmel schwingen, dort, dort findest du des Rätsels Wort. Herr Orazio Memmo, einer der gewandtesten Improvisatoren seiner Zeit, ergriff meine Zither und antwortete unverzüglich in derselben Weise, »Folgen muß ich deinem Stern, süßes Rätsel durch die Wogen, willenlos in Duftgeferne deinem Leuchten nachgezogen. Doch am Strande holde Lande, und wenn Ahnung nicht gelogen, dort, dort ist Erlösung, Losungswort.« Wir näherten uns mehr und mehr der zauberhaften Gondel. Der Schnabel der unsrigen teilte aufs Neue die Flut, noch ehe die Spuren der Fliehenden in den Wellen zerronnen waren, und der nachquellende Schaum schien eine Silberschnur, welche die erste ausgeworfen, um die unsere, einer Gefangenen gleich, nach sich zu schleppen. So liefen wir denn gemeinschaftlich in den Kanal der Brenter ein, flogen an den blitzenden Villen und frischen Lusthainen der reichen Venezianer vorüber und hielten vor einem hohen Marmorportal, durch dessen vergoldete Lanzenstäbe wir in einen weiten, mit fürstlicher Pracht angelegten Garten schauen durften. Die Fremde stieg aus. Bei San Marco, ein wunderschönes Weib, das mußte ihr der Neid lassen. Eine edle, schlanke Gestalt mit verführerischer Anmut in jeder Bewegung, mit feinen und doch so süß schwellenden, füllreichen Gliedern. Langsam wandte sich das zarte, von holdseligem Lächeln verklärte Gesicht, die schwarzen, schimmernden Gazellenaugen noch einmal nach meinem Herrn um und schwebten dann voran. Den gespreizten Sonnenschirm über das Haupt seiner Gebieterin und den farbigen, plauderhaften Vogel auf der Faust haltend, folgte der kleine Mohr. Die Türen flogen auf und schlugen klirrend hinter dem Paar zusammen. Es zog langsam durch die breiten, von Lorbeer- und Myrtenhecken gebildeten Alleen dem leuchtenden Schlosse zu und verschwand. »Göttlich schön«, rief Signore Memmo zuerst von uns aus seiner Betäubung erwachend. »Und wem gehört das Schloss, der Garten?« »Mir völlig unbekannt, Exzellenza. Heut sehe ich beides zum ersten Mal.« »Du kennst sie nicht, und wir sind doch auf dem Kanal der Brenter. Tausende von Malen bin ich schon hier herauf und herunter gerudert, kenne jedes Tor, jede Villa, jeden Gondelpfahl, jeden Strauch. Aber bei San Antonio von diesem Schloss habe ich noch keinen Ziegel geschaut. Glaubt mir, Illustrissimo, in dem dort geht's nicht mit rechten Dingen zu. Teufelsspuk ist's, nichts weiter. Sprecht nur ein Pater, und der ganze Zauber verdampft wie ein Nebelstreifen. Habt ihr noch niemals von Vampiren gehört? Ja, fragt nur die griechischen und illyrischen Schiffer, die werden euch erzählen, wie die Gespenster der Kindermörderinnen sich in jugendliche, blühende Frauenleiber stehlen und die jungen Männer mit Liebesgunst verlocken und ihnen im Schlummer das Herzblut aussaugen. Und solch ein Vampir war die morgenländische Prinzessin dort, darauf nehme ich das Sakrament. O Corpo di Bacco, hätte ich nur das Säckchen mit den Knoblauchzehen umgebunden. Mir schwante es ordentlich heut in der Frühe. Ihr würdet Wunderdinge erleben. Folgt meinem Rat, Exzellenza, lasst uns heimkehren, und zwar so schnell als möglich. Wir stehen hier auf argem Boden. Ich sah mich nach der Silbergondel um. Sie war mitsamt den beiden Gondolieren spurlos verschwunden, nicht anders, als ob sie die Brenta eingeschlungen hätte. Ich machte es Herrn Memmo bemerklich. Er schalt mich einen abergläubischen Pinsel. Weil sich der Patrizier nicht zum Gebet verstehen mochte und immerfort, just wie verzaubert, durch das Gitter starrte, so begann ich denn leise mein Ave herzusagen. Möchte ich nun aber in der Bestürzung ein oder ein paar Worte ausgelassen haben, oder waren's recht ausgepichte Teufel, die hier ihr Unwesen trieben und Gott und allen Heiligen ein Schnippchen schlugen, so viel war richtig, das Schloss und Ringmauer ruhig stehen blieben. Schwarze Zypressen schauten mit langen Hälsen über die Wände, und Feigenbäume streckten ihre Zweige wie verwunderlich gekrümmte Finger aus, just als ob sie nach uns krallen und uns zu sich hineinzerren wollten. Glänzende Eidechsen schlüpften steil die Mauer hinan, sahen sich mit funkelnden Augen nach uns um und schwänzelten dann hurtig in den Garten. Sie mochten wohl rapportieren, dass wir noch wie behext draußen standen und nicht von der Stelle könnten. Auf dem Sims standen recht hässliche Fratzen von Marmelstein, boxfüßige Heidengötter, die uns Gesichter schnitten, und kleine bucklige Zwerge mit dreieckigen Hütchen, Jäger, die aus vollen Pausbacken die Waldhörner bliesen, Damen mit Reifröcken und Pferdeköpfen, Urnen, um die sich Molche, Drachen und anderes giftiges Gewürm mit weit aufgesperrten Rachen und roten, spitzigen Zungen ringelten und was nun dergleichen diabolisches Zeug mehr war. Zwischen den grinsenden Larven aber spazierte ein Pfau mit lang hinten nachschleppendem Schweif ernsthaft auf und nieder und ließ, widrig krächzend, seinen blauen Hals in der Sonne schillern. »Wie nun in den Garten gelangen?« fragte Messer Orazio träumerisch vor sich hinstarrend. »Die Gitter wären noch zu ersteigen. Ein kecker Sprung und... Wohin denkt ihr, Exzellentissimo?« warnte ich. »Um der allerheiligsten Madonna willen, gebt diesen Vorsatz auf. Ihr setzt euren Leib, eure unsterbliche Seele aufs Spiel. Glaubt mir, Exzellenz, der Teufel geht auf Erden umher wie ein brüllender Löwe und suchet, wen er verschlinge.« Meine Warnung klang in taube Ohren. Schon war Signor Orazio aus der Gondel gesprungen, hatte schon das Ruder an die Mauer gestemmt, um sich an ihm in die Höhe zu schwingen, als das Gittertor aufsprang und ein ältlicher Mohr mit tiefer Verneigung und kreuzweis gefalteten Armen vor den Nobile trat. Er überbrachte ihm die Einladung seiner Gebieterin, der Signora Smeralda, sie in ihrem Garten mit seinem Besuch beehren zu wollen. Vergebens hielt ich den blind und rasend Verliebten am schwarzseidenen Mantel zurück, vergeblich suchte ich, unheilahnend, mich von der Begleitung loszusagen. Der Patrizier stürmte durch die Pforte, zerrte mich ungestüm mit sich fort, während der alte Sklave als Wächter bei der Gondel zurückblieb. Betäubende Duftwolken wogten uns aus allen Hecken und Büschen entgegen. Wunderliche, vor dem noch nirgends erblickte Blumen, wie sie sonst wohl nur noch in den Gärten des Großmoguls oder des Priesters Johann wachsen mochten, nickten mit ihren schlanken Stängeln und schienen uns durch Verneigung ihrer funkelnden Kronen begrüßen zu wollen. Buntfarbige Vögel flogen uns von Ast zu Ast voran, zwitscherten, sangen und schrien mit fast menschlichen Stimmen, nicht anders als ein lustiger, plauderhafter Mädchenchor durcheinander. Dann warf sich einmal wieder eine hässliche Meerkatze, mit dem Wickelschwanz an einen Ast geklammert, vom Baume herab, fletschte grinsend die Zähne gegen uns und schnellte sich wieder in das Blätterdickicht zurück. Aus einem der Seitengänge kam ein purpurfarbener Storch, gravitätisch, wie ein Haushofmeister hervorgeschritten, verdrehte den langen Hals zum manierlichen Kompliment hin und her, scharrte mit den dürren Beinen hinten aus und stapfte dann wacker als Führer vor uns her, wobei er sich immerfort nach uns umguckte, ob wir auch folgten. In einem der Marmorbecken stürzte ein steinerner Winzer das Fass um, und der helle Gischt, der dem Spund entströmte, sprudelte in das breite Gesicht des schlürfenden Buben. In einem andern blies ein Götzenbild, das in gewundenem Fischschwanz endete, aus der Muschel den hellen Strahl in die Luft, und die verstäubten Tropfen strahlten von der Sonne beglänzt wie funkelnde Diamanten und Rubine. Weiße Tempel mit von Efeu umsponnenen Säulen blitzten aus den Hecken hervor. Alles, was uns die fremde Schöne im Liede aus der Gondel zugesungen, zeigte sich vor unseren Augen in wunderseltsamer Herrlichkeit. Auch der Padrone schien des Gesangs und dessen verlockender Verheißung zu gedenken und summte den Schlussreim leise vor sich hin. Ich aber folgte wie ein Träumender, widerstrebend und dennoch wie von einer unerklärlichen Zaubermacht vorwärts getrieben. Da standen wir plötzlich vor einem mächtigen, fremdartigen Baum mit breiten, glänzenden Blättern und silberweißen, glockenartigen Blüten über und über behangen. Im Schatten seiner weit hinausgeschwungenen Äste aber lagen kostbare persische Teppiche und rotsamtene, mit Perlen bestickte Polster, und auf ihnen ruhte die schöne Heidenprinzessin anmutig hingestreckt und hieß mit verführerischem Lächeln und dem Wink der blütenweißen Hand meinen Herrn willkommen. Der kleine Mohrenknabe stand ihr zu Häupten und fächelte mit breitem Wedel von weißen Pfauenfedern Kühlung zu. Der rote Storch aber, welcher bis jetzt vor uns hergezogen, spreizte die Beine weit auseinander, stieß den langen Schnabel vor sich in die Erde und erhob die Schwingen als Armlehnen zum Sessel für Herrn Orazio, der sich auch auf den Wink der Dame auf diesen fabelhaften Sitz niederließ. Jetzt ließ Donna Smeralda sich von dem schwarzen Sklaven die Laute reichen. Anfänglich entzitterten nur leise, lispelnde Töne dem Saitenspiel und verschwebten im Grün. Dann schwollen die Laute, klangen immer voller und mächtiger, die Blüten des zauberischen Baumes, unter welchem die schöne Hexe ruhte, wiegten langsam auf und nieder, und die Tulpenglocken schwangen sich nach der Tonweise leise hin und her. Je hellere Klänge aber den Goldsaiten entquollen, umso stürmischer schaukelten aber Blatt und Blüte an den Stängeln. Da sank eine der silberstrahlenden Glocken vom Zweige, entfaltete im Fallen die Blätter und flatterte als schneeweißes Vögelein in die Luft und um den Baum. Eine zweite, eine dritte Tulpe rang sich los und verwandelte sich im Niedersinken. Bald rieselte es wie Blütenschnee von Wipfel und Ast, und jeder Blütenkelch war zum gaukelnden, singenden, in lichtsprühenden Kreisen umherschwirrenden Vogel. Darauf begann die Prinzessin in das Spiel der Laute mit ihrem wundersüßen Gesang einzufallen, und alsbald senkte sich eins der Vöglein auf den Rasen, schüttelte die Schwingen, dehnte sich, wuchs zusehends in die Höhe, und die silbernen Federn wurden zu schillernden Gewändern, der Vogel zum allerliebsten Mägdlein. In wenigen Augenblicken waren die übrigen gleichfalls aus der Luft herniedergestiegen, hatten die doppelte Umwandlung vollbracht, und ein Schwarm der niedlichsten Kinder schwebte in zierlichem Reigen um ihre Herrin, fiel mit lieblicher Stimme als Chor ein, verstummte, so wie die Fee schwieg, löste den Kreis und verschlüpfte traumgleich in den blühenden Hecken und Sträuchern. Lautlos, im Anstarren der schönen Smeralda verloren, hatte Herr Orazio ihr gegenüber gesessen. Regungslos hatte ich hinter seinem Vogel Dreifuß gestanden. Da trat der Mohrenknabe mit einem goldenen, künstlich gearbeiteten Becher voll dunkelen, rotschäumenden Weins auf meinen Herrn zu. »Trinkt nicht von jenem Höllengebräu, Signore«, flüsterte ich leise, und fühlte mich zu gleicher Zeit von den weißen Armen eines kleinen, wunderlieblichen Hexchens, das mir einen ähnlichen Pokal darbot, umschlungen. Meine erste Regung war, das allerliebste Teufelskind von mir zu stoßen, den Zaubertrank zu verschütten. Aber da duftete der Wein so würzig, schaukelte so lockend innerhalb der goldenen Wände, leuchtete so hell und wunderschön. Die Augen des Elfchens glänzten so bittend, so lieb und schmachtend, ihre Ärmchen schlangen sich so zärtlich um meine Schultern. Ach, meine Kinder, der Geist ist wohlwillig, aber das Fleisch ist schwach. Darum wachet und betet, dass ihr nicht in Versuchung geratet, so ihr dereinst zu Männern reift, unterliegt ihr ohne allen Zweifel. Nur ein einziges Mal nippen, dachte ich bei mir, nur die Zungenspitze nass machen, das wird doch den Hals nicht gleich kosten. Wissen muß ich doch, welche Sorte, welchen Jahrgang der Teufel in seinem Keller liegen hat. Und ich nippte, ich züngelte, schlürfte, ich sog, ich schluckte den Becher in mich hinein, rein bis auf die Nagelprobe. Ich fiel der niedlichen Besucherin um den Hals, sah nur noch, wie mein Herr vor der reizenden Smeralda auf den Knien lag und der rote Storch den Schnabel aus der Erde zog, die Flügel wieder zusammenklappte und ehrwürdig abtruppte. Ich berührte die heißen Lippen der kleinen Elfe. Ich verging im seligen Taumel der Sinne. Da stürzte der Negerknabe atemlos aus dem Gebüsch und schrie, »Rettet euch, rettet euch! Alles ist verloren! Pauperinazzo, unser allergnädigster Gebieter, naht! Er wütet!« Ach, die warnende Stimme ertönte zu spät. Kaum war sie verhallt, als auch schon ein kurzes, kugelrundes, gleißendes Ungetüm in der Form und Farbe eines dunkelroten Riesenapfels durch den Gang und bis dicht vor Smeralda und ihren sie inbrünstig umschlingenden Amante rollte. Bei genauerer Betrachtung ließen sich zwar an den Extremitäten des Ungeheuers gewisse Andeutungen von Gliedmaßen, welche auf Kopf, Arme und Beine zu schließen berechtigen, entdecken, um aber aus den Grübchen, Höckerchen und einem schwarzen, gekrümmten Strich am Nordpol dieses Globus Mund, Auge, Nase und Schnauzbart herausfinden zu können, dazu war schon eine überaus regsame Einbildungskraft erforderlich. »Ist dies der Dank, Schlange, für das dir gezollte Vertrauen?« gurgelte Porporinazzo in dumpfen Kehllauten der schreckensbleichen Smeralda dazu. »Ist dies der Lohn für meine treue, beständige Liebe? Du buhlst um die Gunst jenes ungläubigen Hundes und mich, den Don Porporinazzo, den Grand Maître de la Garderobe des Sultans von Taprobana, lässt du unerhört verschmachten? Und was sehe ich? Mein Tulpenbaum ohne Glocken, mein ganzer Serai in alle vier Winde. Ha! Bei Mahoms heiliger Leibkatze, das schreit um blutige Rache, Sklaven herbei!« 6 Neger mit diabolischen Physiognomiken, mit entblößten Armen und Säbeln stürzen aus den Hecken hervor, werfen sich auf Messer Orazio und mich und binden uns mit Stricken die Hände auf den Rücken. Vergebens beruft Herr Memmo sich auf seine Unverletzlichkeit als venezianischer Nobile. Vergebens droht er mit dem Zorn des Dogen, des ganzen Senates und der Rechenschaft, die dieser für den ungeheuren Frevel fordern würde. »Er möge sie fordern«, erwidert hochmütig der Taprobaneser Grand Maître, winkt mit den Ärmchen, ein Blitz, ein Säbelzuck, und unsere beiden Häupter rollen auf die Erde. Meine Schöne hat sich längst hinter den grünen Kulissen der Myrtenhecke verkrümelt. Signora Smeralda, das stereotype Auskunftsmittel der Frauen in desperaten Lagen, ergriffen. Sie war in Ohnmacht gefallen. Der Tyrann Porporinazzo aber zog sich, stolz auf seine blutige Tat, mit den Henkersknechten in den Palast zurück. Ich konnte alles sehen, denn mein Haupt war mit himmelwärts gerichteter Nase auf den Rasen gekollert. Ein paar Mal haschte ich mit zuckenden Armen danach, um es mir wieder fest auf den Rumpf zu stülpen. Die Hände fingen aber nur leere Luft und sanken nach einigen vergeblichen Versuchen schlaff herab. Für meinen Zustand gibt es keine Worte. Es kann ihn niemand ahnen, als wer sich in der gleichen Lage mit mir befunden und seinen Körper in so unbilliger Entfernung vom Kopf gesehen hat. Derjenige, welcher sich in seinem Leben schon einmal ungeheuer betrank, aber auch ganz ungebührlich, hat nur eine ungefähre, schwache Ahnung von der höchst fatalen Situation, in welcher ich mich befand. Der kugelrunde Grand Maître de la Garderobe hatte kaum den Rücken gewandt, als auch Smeralda aus ihrer Ohnmacht erwachte, in Tränenströmen ausbrach, verzweiflungsvoll die Hände rang und ihr schönes blondes Haar ganz rücksichtslos ausraufte. Zu gleicher Zeit duckte auch meine feldflüchtige Geliebte wieder auf, hielt sich aber nicht lange bei hohlen Tröstungen und nichtssagenden Gemeinsprüchen auf, sondern drang hastig in ihre Herrin, die kostbaren Augenblicke nicht unnütz verstreichen zu lassen. »Nur von der schleunigsten Hilfe«, rief sie, »ist allein Rettung zu hoffen. Um Himmels willen, Signora, den Kopf behalten. Sendet nach einem Arzt, nach dem Geschicktesten, eilt. Mit jeder Sekunde erkaltet das Blut mehr und mehr. In 5 Minuten ist es schon zu spät. Der Wunderdoktor Bartolinetto von Padua wäre ganz der Mann, die locker gewordenen Köpfe wieder zu verlöten. Aber nur rasch, rasch. Doch wie schaffen wir ihn in so kurzer Frist zur Stelle?« Die Zofe wusste für alles Rat. »Schickt Don Flamingo als Kurier nach Padua. Auf seine Gewandtheit, auf seinen Diensteifer dürfen wir bauen.« »Glücklicher Einfall, Libella«, erwiderte die Prinzessin, »rufe den Don.« Das Elfchen klatschte 3-mal in die Hände. Der rote Storch stolperte hastig heran, streckte lauschend den langen Hals aus, ließ sich ein paar Worte ins Ohr flüstern, nickte zum Zeichen, dass er den Auftrag wohl begriffen, und schwang sich dann krächzend in die Lüfte. 4 Paar Augen starrten in bänglicher Erwartung gen Himmel. Eine furchtbare Pause, während welcher die beiden Frauen nicht zu atmen wagten und wir Dekultierten es nicht vermochten, trat ein. Sie währte etwa so lang als erforderlich, um ein Paternoster zu beten oder um weiche Eier sieden zu können. Da rauschte es hoch in der Luft und mit mächtigem Flügelschlag sauste der wackere Storch, den Doktor Bartolinetto wie ein Wickelpüppchen im Schnabel haltend hernieder und setzte den Requirierten, ein kleines, hageres, schwarzbraunes Männchen, säuberlich und wohlbehalten, wenngleich ein wenig außer Atem, auf dem Rasen ab. Ein flüchtiger Hinblick genügte, um den gelehrten Professor mit dem Stande der Sachen bekannt zu machen. Hastig griff er den beiden Kadavern nach dem Puls, fühlte, dass dieser noch schwach, wenngleich intermittierend schlage, zog das berühmte Pulver Perlimpimpino, seine unsterbliche Erfindung, aus der Tasche, krempte die Rockärmel auf, zankte dazwischen immerfort, ohne sich im Mindesten in seiner Geschäftigkeit stören zu lassen, auf das undelikate Verfahren, einen Professor Legens so all'improvisata mitten aus dem Collegio del Bo schleppen zu lassen, eine Vorlesung über Pathologie, Abschnitt 3 von der Pathogenie, zum Entsetzen des versammelten Auditorii, mitten in der Periode gewaltsam zu unterbrechen, wehklagte über seine derangierte Coiffure, welche während des Sturmfluges total entpudert worden, packte dabei meinen Kopf bei der Nase, streute das Perlimpimpino-Pulver auf den zerhackten Hals, passte ihn mit leichtem Schlag auf die defekte Stelle, griff nach Horatius Haupt, tat ihm ein gleiches, wir niesten dreimal nachdrücklich, sprangen munter von der Erde auf, schüttelten uns, niesten abermals. Die Kur war vollbracht. Begeistert fliegen die Frauen in unsere Arme. Auf meiner Wange brennt der Kuss der wunderschönen Smeralda. Die Bella hält den Patrizier umschlungen. Aber küssen, sich losreißen, entsetzt zurückprallen, hell aufschreien sind eins. Entsetzlicher Missgriff. Der Doktor hat sich in der Eile versehen, hat meinen Kopf auf Horatius Körper, den des Nobile, auf den Rumpf des armen Gondoliere gepfropft. Die Mädchen haben sich in zärtlicher Ekstase durch die Kleider irreführen lassen. Allgemeines Erstarren. Von der ersten Bestürzung zurückgekommen, gehen wir dem Professor wütend zu Leibe. Der Edelmann verheißt ihm 200 gewichtige Stockprügel, ich ihm den längsten Messerstich, der jemals unterhalb der kurzen Rippen versetzt worden, sofern er uns nicht unverzüglich wieder austausche und jedem das Seine erstatte. Der geängstigte Bartolinetto zuckt die Achseln bis über die Ohren, fleht himmelhoch um Verzeihung, will uns mit dem Sophism Kopf sei Kopf beschwichtigen, aber weder Männer noch Frauen lassen diese Entschuldigung gelten. Smeralda heißt ihn einen jämmerlichen Scharlatan, die Zofe droht ihm, die Augen auszukratzen. Vergeblich schreit er über Undank, seine Klage wird übertönt, seine Forderung für Kurkosten mit Hohngelächter zurückgewiesen. Auf ein Zeichen Libellas packt der Storch den Flamingo den Dottore beim Kragen, zwickt, zaust, schüttelt ihn hin und her und fährt endlich mit dem kläglich Wimmernden ab und wieder nach Padua zurück. Die Wut der Verwechselten wendet sich nunmehr gegeneinander. Wilde Flüche, Verwünschungen, Drohungen jagen sich. Sie wären in tätliche Feindseligkeiten ausgeartet, wenn nicht jeder Rücksicht auf seinen verborgten Leib genommen und befürchtet hätte, sich selbst im Feinde abzuprügeln. Wer ist jetzt Horatio, wer Antonello? Wer Edelmann, wer Gondelführer? Mein Kopf beruft sich auf den nobilisierten Kadaver als die größere Halbscheide und behauptet, der Bau des Schiffes entscheide allein über ihren Namen. Die aufgehisste Flagge aber sei nur unwesentliches Beiwerk. Ein Austernkahn bleibe Austernkahn, und wenn auch 10 Admiralsflaggen von seinem Hinterdeck flattern. Mein Gegner vergleicht sich dagegen mit einer Säule, bei welcher lediglich das Kapitell entscheide, zu welcher Ordnung sie zu zählen sei. Das Seinige aber sei unleugbar ein adeliges korinthisches, folglich auch das Ganze ein solches. Die Schönen sollen den Streit schlichten, sie sind selber verwirrt, finden bei dem Gezänk ihre Rechnung nicht und erteilen uns den Rat, vorläufig nach Venedig zurückzukehren, um dort den Zwiespalt vor Gericht ausgleichen zu lassen. Wir nehmen einen ziemlich kühlen Abschied und treten hadernd und grollend den Heimweg an. Vorher haben meine Finger, entweder von der Intelligenz des dirigierenden Memmuschen Hauptes oder von dem alten Antonelloschen Instinkt geleitet, den Rest des Pulvers Perlimpimpino, welcher dem im Storchenschnabel zappelnden Doktor entglitten, eingesackt. Antonello Horatio oder der bürgerliche Kopf auf dem adeligen Rumpf wirft sich faul und vornehm auf die Kissen der Gondel und kommandiert Orazio Antonello gebieterisch, zurückzurudern. Zähneknirschend muß der Patrizier gehorchen, denn seine plebejischen Arme verstehen allein, das Ruder zu schwingen, das Ruder zu lenken. Er schwört aber, diesen Schimpf blutig zu rächen, und die mit roter Gondoliermütze bedeckte Exzellenza verhöhnt auf den Polstern den mit adeligem Federhut und Perücke stolzierenden, keuchenden, schwitzenden Barcarole. Wir landen an der Piazzetta. Nachlässig ziehe ich die Börse, die ich in meinen neuen Kleidern vorfinde, und werfe dem Ruderer eine Zechine zu. »Gib mir mein Geld wieder!« schreit der Undankbare. »Gib mir meinen Ring, meine Uhr, meinen Kopf!« »Ehrfurcht, elender Sklave, vor dem Seidenmantel des Nobile! Erfrechst du dich, Hand an meine geheiligte Person zu legen? Zu Hilfe gegen den spitzbübischen Barcarole!« schreit auch er. Zahllose Haufen von Gaffern versammeln sich im Nu. Jeder nimmt für den einen oder den anderen Partei, die Mehrzahl für das stadtkundige Edelmannsgesicht. Der Doge spaziert just den Säulengang des Palasts auf und nieder, hört den Skandal und sendet den Messer Grande mit seinen Spirren ab. Wir werden arretiert, in den mittleren Kerker der Inquisition, in die Quadri abgeführt und schon an demselben Abend vor Gericht gestellt. Der Staatsprokurator beschuldigt uns nicht nur der schwarzen Magie, er erhebt auch gegen uns noch außerdem die gravierende Klage als Störer der öffentlichen Ordnung, als Verschworene gegen die Sicherheit des Staats. »Wohin soll es mit uns kommen«, fragt er, »wenn Senatoren und Patrizier anfangen, ihre Schädel so oft wie Perücken zu wechseln, wenn sie sich nicht entblöden, mit roten Schifferkappen bedeckt von der Hefe des Pöbels zu leihen? Den Kopf verlieren ist menschlich, die Geschichte der erlauchten Republik ist nicht arm an Beispielen, dass Senatoren und Feldherren, ja sogar Dogen selber dieses Unglück getroffen. Einen fremden Kopf aber, einen gemeinen, dagegen wieder aufzusetzen, ist unerhört. Welches unabsehbare Verderben erwächst nicht unserer Verfassung von dem Augenblick an, wo adeliges und bürgerliches Blut sich in einem Kadaver vermischen, welches Wirrwarr von aristokratischen und demokratischen Grundsätzen in einem und demselben Leibe! Wo bleibt dann die eiserne Konsequenz, mit welcher wir ein volles Jahrtausend hindurch unbeweglich auf einem Flecke stehen blieben? Der Staat ist bedroht, die Republik sinkt in Trümmer, wenn wir uns im vorliegenden Falle von unzeitiger Milde leiten lassen, wenn wir den furchtbaren Krebsschaden nicht im Entstehen ausbannen. Ich stimme für den Tod beider Verbrecher, für die Enthauptung der Wechselbälger. 10 schwarze Kugeln, welche in den Beutel rollten, bezeugten dem Redner, dass das Gewicht seiner Gründe von Seiten des Tribunals anerkannt worden, dass seine Beredsamkeit eine kopfabschlagende sei. Der Sekretär der Inquisition verkündigte uns das Urteil. Um Mitternacht sollten wir die Faselei des Paduaners mit dem Leben büßen. Welchen Sterblichen hat jemals ein dem unsrigen gleiches Missgeschick getroffen? Wer kann sich rühmen, gleich uns im Zeitraum von 24 Stunden zweimal geköpft worden zu sein? Der Kerkermeister Salvatore war mir von alters her befreundet. Ich hatte ihm in früheren Zeiten ein Kind aus der Taufe gehoben, und wir hatten jederzeit getreulich und als gute Gevattersleute zusammengehalten. Mein unerhörtes Pech rührte ihn zu Tränen. Er versuchte, mich zu trösten, so gut es gehen wollte, schwur mir hoch und teuer, der Schmerz beim Köpfen sei nicht der Rede wert. Eine Art von Elektrisieren, ein pikanter Kitzel, nichts weiter. Wie's tat, wusste ich besser als er. Die heiligen Sakramente, fügte er hinzu, würden mir vor dem Tode in der Kapelle der Quadri gereicht werden. Er wolle aus seiner eigenen Tasche 6 Messen für meine Seele lesen lassen. Ich schüttelte nur traurig den Kopf und weinte leise vor mich hin. Da durchzuckte es wie ein Blitz meine Seele. »Gevatter«, rief ich, »bei den heiligen Banden, die uns verketten, beschwöre ich dich, rette mich, rette den Nobile. Nimm hier die volle Börse als Aufgeld. Herr Memmo ist splendid. Er zahlt dir das Doppelte, das Vierfache nach. Jetzt aber eile zu ihm, mahne ihn an den eingesteckten Rest per Limpimpino und lass dir die Gebrauchsanweisung mitteilen. Vollführst du alles genau, so sind wir noch einmal durch.« Salvatore wog den schweren Beutel, schüttelte ungläubig den Kopf, drückte mir schluchzend die Hand und ging. Schwerfällig wälzten die Minuten sich hin. Ich versuchte, den Rosenkranz abzubeten und brachte es in meiner Herzensbeklemmung nicht über 3 Kugeln. Bängliche Zweifel, ob das Pulver seine wundertätige Kraft auch in Abwesenheit des Tutore äußern werde, ob dessen geheimnisvolle Sprüche nicht die Hauptsache bei dem Hokuspokus, ob der Gevatter auch die erforderliche Geschwindigkeit und Akkuratesse beobachten werde, stürmten mir wild durch den Kopf. Die Lampe, welche mein niedriges Gewölbe erleuchtete, brannte so finster und verdrießlich vor sich hin, als warte sie ungeduldig, bis ich erst expediert sei, um gleichfalls einschlafen zu dürfen. Ich buchstabierte die zahllosen Inschriften und Klagen meiner Vorgänger an den Wänden. Eine trübselige Lektüre. Verzweifelnd warf ich mich auf den Marmorblock, das Lager der Eingekerkerten, und schloss die Augen. Aber der Strahl des unseligen Beils blitzte durch die festgekniffenen Wimpern. Da pochte der Gefängniswärter an die Tür. »Wach auf, Antonello, der Priester wartet. Lass dich erst ein einziges Mal köpfen, Gevatter, nachher schlaf aus nach Gefallen.« Die Erinnerung an Beichte und Absolution, an Henkersknecht und den greulichen Block hat die entsetzliche Todesangst spurlos aus meiner Gedächtnistafel verwischt. Ich weiß nur, dass ich heftig nieste, die Augen aufschlug, mich in meinem gewöhnlichen Kostüm am Säulenfuß im Schatten des heiligen Theodoro liegend wiederfand, dass ich zu meinen Füßen den Patrizier Orazio Memmo stehen sah, dass ich seinen Zuruf »Heda, Antonello, auf!« 1 Stunde auf dem Canale Grande vernahm. »Exzellenz! Und ihr verlangt noch einmal nach dem Zaubergarten des Don Porporinazzo? Und wir sind beide am Leben und auf freien Füßen? Und die Konfusion mit unseren Köpfen ist glücklich beseitigt?« Der Nobile maß mich mit großen Augen, schüttelte anscheinend verwundert den Kopf, tat, als ob er nichts begreifen könne, und fragte barsch, ob ich noch träume oder ob wohlfeiler Vincentina mein Gehirn umnebelte. Kleinlaut löste ich die Kette, stieß ab und ruderte den Edelmann auf und nieder. Keine rot- und silbergestreifte Gondel ließ sich weit und breit spüren. Herr Orazio verschlief mit einer mir unerklärlichen Seelenruhe die gedungene Stunde. Ich landete, weckte ihn, beschwor ihn leise, flüsternd noch einmal, mir zu sagen, ob wir auch wirklich fortan keine Verfolgung von Seiten des Tribunals zu befürchten hätten, ob er nicht ein paar Messerspitzen des Pulvers per Limpimpino für etwaige Fälle gerettet habe. Der Illustrissimo beharrte dabei, sich fremd zu stellen, hieß mich einen Narren, und ich begriff nunmehr, dass ihm von Seiten der Inquisition ein eisernes Stillschweigen über das Vergangene auferlegt worden sei, dass er absichtlich Unwissenheit heuchle und von dem ärgerlichen Kopftausch nichts weiter wissen wolle. So drängte ich denn jede Frage in meine Brust zurück, bezwang meine Neugier, erwähnte ferner weder gegen den Nobile noch gegen eine andere Christenseele des Abenteuers mit einer Silbe. Und ihr, meine Kinder, seid die ersten, welchen ich es auf dem Totenbette unter dem Siegel des Eides anvertraue. Wenn ich seit jener Stunde nicht an meinem rauen Halse, an einem empfindlichen Jucken in der Gegend der doppelten Wunde, zumal beim Wechsel der Witterung laboriert hätte, ich würde vielleicht selber die ganze Geschichte für einen wüsten Traum halten. So aber lässt sich nicht füglich daran zweifeln, und die Wahrheit derselben ist mir nur allzu einleuchtend geworden. Mit diesen Worten schloss mein Vater seine Erzählung. Sie hatte seine ohnehin schon erschöpften Kräfte vollends aufgerieben. Schleunigst sandten wir nach dem Pfarrer von San Moise. Er erschien mit dem heiligen Viaticum, hielt eine wundervolle Rede, bei welcher wir sämtlichen Tränen zerflossen, salbte die Stirn des Sterbenden, der auch bald darauf seinen letzten Seufzer verhauchte. Friede sei mit der Seele des Redlichen. Ende von Antonello der Gondoliere, gelesen von Hokus Pokus. Eine alltägliche Verwirrung von Franz Kafka. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Eine alltägliche Verwirrung. Ein alltäglicher Vorfall, sein Ertragen eine alltägliche Verwirrung. A hat mit B aus H ein wichtiges Geschäft abzuschließen. Er geht zur Vorbesprechung nach H, legt den Hin- und Herweg in je 10 Minuten zurück und rühmt sich zu Hause dieser besonderen Schnelligkeit. Am nächsten Tag geht er wieder nach H, diesmal zum endgültigen Geschäftsabschluss. Da dieser voraussichtlich mehrere Stunden erfordern wird, geht A sehr früh morgens fort. Obwohl aber alle Nebenumstände, wenigstens nach A's Meinung, völlig die gleichen sind wie am Vortag, braucht er diesmal zum Weg nach H 10 Stunden. Als er dort ermüdet abends ankommt, sagt man ihm, dass B, ärgerlich wegen A's Ausbleiben, vor einer 30 Minuten zu A in sein Dorf gegangen sei und sie sich eigentlich unterwegs hätten treffen müssen. Man rät A zu warten. A aber, in Angst wegen des Geschäftes, macht sich sofort auf und eilt nach Hause. Diesmal legt er den Weg, ohne besonders darauf zu achten, geradezu in einem Augenblick zurück. Zu Hause erfährt er, B sei doch schon gleich früh gekommen, gleich nach dem Weggang A's. Ja, er habe A im Haustor getroffen, ihn an das Geschäft erinnert, aber A habe gesagt, er hätte jetzt keine Zeit, er müsse jetzt eilig fort. Trotz diesem unverständlichen Verhalten A's sei aber B doch hier geblieben, um auf A zu warten. Er habe zwar schon oft gefragt, ob A nicht schon wieder zurück sei, befinde sich aber noch oben in A's Zimmer. Glücklich darüber, B jetzt noch zu sprechen und ihm alles erklären zu können, läuft A die Treppe hinauf. Schon ist er fast oben, da stolpert er, erleidet eine Sehnenzerrung und fast ohnmächtig vor Schmerz, unfähig sogar zu schreien, nur winselnd im Dunkel hört er, wie B, undeutlich, ob in großer Ferne oder knapp neben ihm, wütend die Treppe hinunterstampft und endgültig verschwindet. Ende von Eine alltägliche Verwirrung. Hoch droben von Agnes Sapper. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Hoch droben. In Berlin war an einem heißen Juninachmittag ein Dachdecker auf dem Dache eines 4-stöckigen Hauses beschäftigt. Am Rand des Daches saß er und setzte neue Schieferplatten ein, wo die alten schadhaft geworden waren. Manchmal sah einer der Vorübergehenden von der Straße herauf nach dem jungen Mann in der schwindelnden Höhe. Der Dachdecker aber blickte nicht hinunter. Er sah nur auf das Dach mit seinen vielen Blättchen, die glühend heiß wurden in der Sonne. Und langsam ging ihm heute die Arbeit von der Hand. Die Hitze wurde immer drückender. Die Sonne stach durch die Wolken. Jetzt hielt er mit seiner Arbeit inne. Eine lange Reihe Blättchen hatte er eingesetzt. Nun kam die nächste Reihe. Er legte sein Werkzeug aus der Hand, wischte sich den Schweiß von der Stirne und ruhte einen Augenblick.

Der andere hatte sich mit sämtlichen Paragraphen aller Zunftgesetze und mit dem, was jeder Zunftmeister wissen musste, bekannt gemacht. Auf diese Weise, meinte er, könnte er über Staats- und gelehrte Sachen mitsprechen. Außerdem verstand er Tragebänder zu sticken, denn er war fein und fingerfertig. »Ich bekomme die Königstochter«, sagten sie alle beide, und deshalb gab ihr Vater jedem von ihnen ein schönes Pferd. Der, welcher das Lexikon und die Zeitungen auswendig wusste, bekam ein kohlschwarzes, und der, welcher sich zunftmeisterlich gebaren und sticken konnte, erhielt ein milchweißes. Als sie im Hofe zu Pferde steigen wollten, erschien der dritte Bruder, denn es waren ihrer Dreie, aber niemand zählte ihn als Bruder mit, weil er nicht die gleiche erstaunliche Gelehrsamkeit besaß wie die beiden anderen, und alle Welt nannte ihn nur Tölpelhans. »Wo wollt ihr denn hin, dass ihr euch in den Bratenrock geworfen habt?« fragte er. »An den Hof, um mit der Königstochter zu plaudern. Hast du nicht gehört, was im ganzen Lande ausgetrommelt wird?« Und darauf erzählten sie es ihm. »Potztausend, da muss ich mit dabei sein«, sagte Tölpelhans, und die Brüder lachten und ritten von dannen. »Vater, gib mir ein Pferd«, rief Tölpelhans, »ich bekomme solche Lust, mich zu verheiraten. Nimmt sie mich, so nimmt sie mich, und nimmt sie mich nicht, so nehme ich sie doch.« »Was ist das für ein Geschwätz?« sagte der Vater. »Dir gebe ich kein Pferd, du kannst ja nicht sprechen.« »Soll ich kein Pferd bekommen?« sagte Tölpelhans, »so nehme ich den Ziegenbock. Der gehört mir und ist imstande, mich zu tragen.« Damit setzte er sich rittlings auf den Ziegenbock, stieß ihm die Hacken in die Seite und sprengte die Landstraße entlang. »Hui, wie das ging!« »Hier komme ich«, rief Tölpelhans, und darauf sang er, dass es widerhallte. Die Brüder ritten aber ganz still voran. Sie sprachen kein einziges Wort. Sie mussten alle die guten Einfälle, die sie vorbringen wollten, noch einmal überlegen. »Hallo, hallo«, rief Tölpelhans, »hier komme ich. Seht, was ich auf der Landstraße fand.« Mit diesen Worten zeigte er ihnen eine tote Krähe, die er gefunden hatte. »Tölpel«, fuhren sie ihn an, »was willst du mit derselben?« »Ich will sie der Königstochter schenken.« »Ja, tue es«, sagten sie, lachten und ritten weiter. Da rief Tölpelhans wieder, »Hallo, hallo, hier komme ich, seht, was ich jetzt gefunden habe.« Die Brüder wandten sich wieder um, sich den seltenen Schatz anzusehen. »Tölpel«, sagten sie, »das ist ja ein alter Holzschuh, von welchem der obere Teil abgegangen ist. Soll die Königstochter den etwa auch haben?« »Das soll sie«, sagte Tölpelhans, und die Brüder lachten, ritten weiter und kamen ihm eine große Strecke voraus. »Hallo, hallo, hier bin ich«, rief Tölpelhans. »Was hast du wieder gefunden?« fragten die Brüder. »Oh«, sagte Tölpelhans, »es ist eigentlich kein Gesprächsgegenstand. Wie sie sich aber freuen wird, die Königstochter!« »Pfui«, sagten die Brüder, »das ist ja Schlamm, der aus dem Straßengraben ausgeworfen ist.« »Das stimmt«, sagte Tölpelhans, »und er ist von der allerfeinsten Art, dass man ihn gar nicht festhalten kann.« Und darauf füllte er sich die Tasche damit an. Aber die Brüder ritten, was das Zeug halten wollte, und überholten ihn eine ganze Stunde. Sie hielten an dem Stadttore, an welchem die Freier, je nach ihrer Ankunft, nummeriert und in Reih und Glied gestellt wurden, je 6 in jedem Gliede und so dicht, dass sie kaum die Arme rühren konnten. Alle übrigen Bewohner des Landes standen rings um das Schloss bis zu den Fenstern hinauf, um mit anzusehen, wie die Königstochter die Freier empfing. Merkwürdig! Sobald einer derselben die Schwelle ihres Zimmers überschritt, verließ ihn sein Rednertalent. »Taugt nichts«, sagte die Königstochter, »weg!« Jetzt kam derjenige der Brüder, der das Lexikon auswendig wusste. Aber bei dem langen Stehen in Reih und Glied hatte er es völlig vergessen. Dazu knarrte der Fußboden und die Decke war von Spiegelglas, so daß er sich selbst auf dem Kopfe sah, und nun standen sogar an jedem Fenster drei Schreiber und ein Stadtältester, die alles, was gesprochen wurde, aufschrieben, damit es sofort in die Zeitung komme. Es war entsetzlich, es war furchtbar, und zum Überfluss war im Ofen eingefeuert, daß er glühte. »Hier herrscht eine drückende Hitze«, begann der Freier das Gespräch. »Das kommt daher, weil mein Vater heute junge Hähne bratet«, sagte die Königstochter. Da stand er, nicht ein Wort wußte er zu erwidern. »Bäh!« »Taugt nichts«, sagte die Königstochter, »weg!« Und so mußte er seine Wege ziehen. Nun kam der zweite Bruder. »Hier ist eine entsetzliche Hitze«, sagte er. »Ja, wir braten heute junge Hähne«, versetzte die Königstochter. »Wie Beli«, fragte er, und alle Schreiber schrieben, »wie Beli«. »Taugt nichts«, sagte die Königstochter, »weg!« Nun kam Tölpelhans, er ritt auf seinem Ziegenbocke gerade in das Zimmer hinein. »Das ist denn doch eine glühende Hitze«, sagte er. »Das rührt davon her, dass ich junge Hähne brate«, entgegnete die Königstochter. »Das wäre ja herrlich«, sagte Tölpelhans, »dann kann ich wohl auch eine Krähe gebraten bekommen?« »Den Gefallen will ich Ihnen gern erweisen«, erwiderte die Königstochter, »aber haben Sie auch etwas, worin sie gebraten werden kann, denn ich habe hier weder Topf noch Pfanne.« »Hier ist ein vortreffliches Kochgeschirr«, rief Tölpelhans fröhlich, zog den alten Holzschuh hervor und legte die Krähe hinein. »Aber wo bekommen wir die Soße her?«, meinte die Königstochter. »Die habe ich in der Tasche«, sagte Tölpelhans, und darauf schüttete er etwas Schlamm aus der Tasche. »Du gefällst mir«, sagte die Königstochter, »du kannst doch antworten und du kannst reden, und dich will ich zu meinem Gemahle erheben. Aber weißt du wohl, dass jedes Wort, das wir sagen und gesagt haben, aufgeschrieben wird und morgen in die Zeitung kommt? An jedem Fenster siehst du drei Schreiber und einen Stadtältesten stehen.« »Das sind wohl die Herrschaften da«, versetzte Tölpelhans, »dann muß ich dem Stadtältesten schon mein Bestes schenken.« Zugleich wandte er seine Taschen um und warf ihm den ganzen Schlamm gerade ins Gesicht. »Da hast du dir gut zu helfen gewußt«, sagte die Königstochter, »das hätte ich nicht zu tun vermocht, aber ich werde es wohl noch lernen.« Und so wurde Tölpelhans denn König, bekam eine Frau und eine Krone und saß auf einem Throne, und das alles haben wir der Zeitung des Stadtältesten entnommen, auf die freilich auch kein rechter Verlaß ist. Ende von Tölpelhans. Die drei Nüsse von Clemens Brentano. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Die drei Nüsse. Daniel Wilhelm Möller, Professor und Bibliothekar zu Altorf, lebte im Jahr 1665 in Colmar als Hofmeister der drei Söhne des Bürgermeisters Maggi. Im Oktober dieses Jahres hatte der Bürgermeister einen reisenden Alchemisten zum Gaste, und als bei dem Nachtische der Abendmahlzeit unter anderem Obste auch welsche Nüsse auf die Tafel gesetzt wurden, sprach die Gesellschaft mancherlei von den Eigenschaften dieser Frucht. Da aber die drei Zöglinge Möllers etwas unmäßig zu den Nüssen griffen und sie lustig nacheinander aufknackten, verwies Möller es ihnen freundlich und gab ihnen folgenden Vers aus der Schola Salernitana zu verdeutschen auf: »Unica nux prodest, nucet altera, tertia mors est.« Da übersetzten sie: »Eine Nuss nützt, die zweite schadet, der Tod ist die dritte.« Möller aber sagte zu ihnen, diese Übersetzung könne unmöglich die rechte sein, da sie die dritte Nuss längst genossen und doch noch frisch und gesund seien, sie möchten sich eines Besseren besinnen. Kaum waren diese Worte gesprochen, als der Alchemist mit Bestürzung plötzlich vom Tische aufsprang und sich in der ihm angewiesenen Stube verschloss, worüber alle Anwesende in nicht geringer Verwunderung waren. Der jüngste Sohn des Bürgermeisters folgte dem Fremden, um ihn auf Befehl seines Vaters zu fragen, ob ihm etwas zugestoßen sei. Da er aber die Türe verschlossen fand, sah er durch das Schlüsselloch den Fremden auf den Knien liegen und unter Tränen und Händeringen mehrere Male ausrufen: »Ah, mon Dieu, mon Dieu!« Kaum hatte der Knabe seinem Vater dies hinterbracht, als der Fremde sich von dem Diener zu einer einsamen Unterredung melden ließ. Alle entfernten sich. Da trat der Alchemist herein, fiel auf die Knie, umfasste die Füße des Bürgermeisters und flehte ihn unter heftigen Tränen an, er möge ihn nicht vor Gericht bringen, er möge ihn vor einem schmählichen Tode erretten. Der Bürgermeister, heftig über seine Rede erschrocken, fürchtete, der Mensch möge den Verstand verloren haben, hob ihn von der Erde auf und bat ihn freundlich, er möge ihm sagen, wie er auf so schreckliche Reden komme. Da erwiderte der Fremde: »Herr, verstellen Sie sich nicht, Sie und der Magister Möller kennen mein Verbrechen, der Vers von den drei Nüssen beweist es, tertia mors est, die dritte ist der Tod, ja, ja, eine bleierne Kugel war es, ein Druck des Fingers, und er schlug nieder. Sie haben sich verabredet, mich zu peinigen. Sie werden mich ausliefern. Ich werde durch Sie unter das Schwert kommen.« Der Bürgermeister glaubte nun die Verrücktheit des Alchemisten gewiss und suchte ihn durch freundliches Zureden zu beruhigen. Er aber ließ sich nicht beruhigen und sprach: »Wenn Sie es auch nicht wissen, so weiß es doch Ihr Hofmeister gewiss, denn er sah mich durchdringend an, als er sagte, tertia mors est.« Nun konnte der Bürgermeister nichts anderes tun, als ihn bitten, ruhig zu Bette zu gehen und ihm sein Ehrenwort zu geben, dass weder er noch Möller ihn verraten würden, wenn irgend etwas Wahres an seinem Unglück sein sollte. Der Unglückliche aber wollte ihn nicht eher verlassen, bis Möller gerufen war und ihm auch heilig beteuerte, dass er ihn nicht verraten wolle, denn dass auch er nicht das Mindeste von seinem Unglücke wisse, wollte er sich auf keine Weise überreden lassen. Am folgenden Morgen entschloss sich der Unglückliche, von Colmar nach Basel zu gehen, und bat den Magister Möller um eine Empfehlung an einen Professor der Medizin. Möller schrieb ihm einen Brief an den Dr. Bauhinus und reichte ihm denselben offen, damit er keine Art von Verdacht schöpfen könne. Er verließ das Haus mit Tränen und nochmaligem Flehen, ihn nicht zu verraten. Im folgenden Jahre, um dieselbe Zeit, etwa 3 Wochen später, als der Bürgermeister mit den Seinigen wieder Nüsse aß und sie sich dabei alle lebhaft an den unglücklichen Alchemisten erinnerten, ließ sich eine Frau bei ihm melden. Er hieß sie hereintreten. Sie war eine Reisende in anständiger Tracht. Sie trauerte und schien vom Kummer ganz zerstört, doch hatte sie noch Spuren von großer Schönheit. Der Bürgermeister bot ihr einen Stuhl an, stellte ihr ein Glas Wein und einige Nüsse vor, aber sie geriet bei dem Anblick dieser Frucht in eine heftige Erschütterung, die Tränen liefen ihr die Wangen herab. »Keine Nüsse, keine Nüsse«, sagte sie und schob den Teller zurück. Diese ihre Weigerung mit der Erinnerung an den Alchemisten brachte unter den Tischgenossen eine eigene Spannung hervor. Der Bürgermeister befahl dem Diener, die Nüsse sogleich wegzubringen, und bat die Frau, nach einer Entschuldigung, dass er ihren Abscheu vor den Nüssen nicht gekannt, um die Angabe des Geschäftes, das sie zu ihm geführt. »Ich bin die Witwe eines Apothekers aus Lyon«, sagte sie, »und ich wünsche mich hier in Colmar niederzulassen. Die traurigsten Schicksale nötigen mich, meine Vaterstadt zu verlassen.« Der Bürgermeister fragte sie um ihre Pässe, auf dass er versichert sein könne, dass sie ihr Vaterland frei von allen gerichtlichen Ansprüchen auf sie verlassen habe. Sie übergab ihre Papiere, die in der besten Ordnung waren, und ihr den Namen der Witwe des Apothekers Pierre Dupont oder Petrus Pontanus gaben. Auch zeigte sie dem Bürgermeister mancherlei Atteste der medizinischen Fakultät von Montpellier, dass sie im Besitz der Fabrikationsrezepte vieler trefflicher Arzneien sei. Der Bürgermeister versprach ihr alle mögliche Unterstützung bei ihrer Niederlassung und bat sie, ihm in sein Arbeitszimmer zu folgen, wo er ihr Empfehlungen an einige Ärzte und Apotheker der Stadt schreiben wollte. Als er nun die Frau die Treppe hinaufführte und oben über den Flur weg, kam dieselbe bei dem Anblick eines kindischen Gemäldes in eine solche Bestürzung, dass der Bürgermeister fürchtete, sie möchte an seinem Arme ohnmächtig werden. Er brachte sie schnell auf seine Stube, und sie ließ sich unter bittern Tränen auf einen Stuhl nieder. Der Bürgermeister wußte die Veranlassung ihrer Gemütsbewegung nicht und fragte sie, was ihr fehle. Sie sagte ihm: »Mein Herr, woher kennen Sie mein Elend? Wer hat das Bild an die Stubentüre geheftet, an welcher wir vorübergingen?« Da erinnerte sich der Bürgermeister an das Bild und sagte ihr, dass es die Spielerei seines jüngsten Sohnes sei, welcher eine Neigung habe, alle Ereignisse, die ihn näher interessierten, in solchen Malereien auf seine Art zu verewigen. Das Bild aber bestand darin, dass der Knabe, welcher das Jahr vorher den Alchemisten kniend und händeringend in dieser Stube »Ah, mon Dieu« hatte ausrufen hören, diesen in derselben Stellung und über ihn drei Nüsse mit dem Spruche »Unica nux prodest, nocet altera, tertia mors est« auf eine Pappe gemalt und an die Stubentüre, wo der Alchemist gewohnt, befestigt hatte. »Wie kann Ihr Sohn das schreckliche Unglück meines Mannes wissen?« sagte die Frau. »Wie kann er wissen, was ich ewig verbergen möchte und weswegen ich mein Vaterland verlassen habe?« »Ihres Mannes?« erwiderte der verwunderte Bürgermeister. »Ist der Chemiker Todenus Ihr Mann? Ich glaubte nach Ihrem Passe, dass Sie die Witwe des Apothekers Pierre Dupont aus Lyon seien.« »Die bin ich«, entgegnete die Fremde, »und der Abgebildete ist mein Mann, Dupont. Mir zeigt es die Stellung, in welcher ich ihn zuletzt gesehen, mir zeigt es der fatale Spruch und die Nüsse über ihm.« Nun erzählte ihr der Bürgermeister den ganzen Vorfall mit dem Alchemisten in seinem Hause und fragte sie, wie er sich befinde, wenn er wirklich ihr Mann sei, der vielleicht unter fremdem Namen bei ihm gewesen wäre. »Mein Herr«, erwiderte die Frau, »ich sehe wohl, das Schicksal selbst will, dass meine Schmach nicht soll verborgen bleiben. Ich erwarte von Ihrer Rechtschaffenheit, dass Sie mein Unglück nicht zu meinem Nachteil bekannt machen werden.« »Hören Sie mich an. Mein Mann, der Apotheker Pierre Dupont, war wohlhabend. Er würde reich gewesen sein, wenn er nicht durch seine Neigung zur Alchemie vieles Geld verschwendet hätte. Ich war jung und hatte das große Unglück, sehr schön zu sein. Ach, mein Herr, es gibt schier kein größeres Unglück als dieses, weil keine Ruhe, kein Friede möglich ist, weil alles nach einem verlangt und verzweifelt und man in solche Bedrängnisse und Belagerungen kömmt, dass man sich manchmal gar, nur um des ekelhaften Götzendienstes loszuwerden, dem Verderben hingeben könnte. Eitel war ich nicht, nur unglücklich, denn ich mochte mich auch absichtlich schlecht und entstellend kleiden, so wurde doch immer eine neue Mode daraus, und man fand es allerliebst. Wo ich ging und stand, war ich von Verehrern umgeben. Ich konnte vor Serenaden nicht schlafen, mußte einen Diener halten, die Geschenke und Liebesbriefe abzuweisen und alle Augenblick mein Gesinde abschaffen, weil es bestochen war, mich zu verführen. Zwei Diener in der Apotheke meines Mannes vergifteten einander, weil ein jeder von ihnen entdeckt hatte, dass der andere ein Edelmann sei, der aus Leidenschaft zu mir unter fremdem Namen in unsere Dienste gegangen war. Alle Leute, die in unserer Offizin Arznei holten, waren dadurch schon im Verdacht, liebeskrank zu sein. Ich hatte von allem diesem nichts als Unruhe und Elend, und nur die Freude meines Mannes an meiner Gestalt hielt mich ab, mich an meiner Larve zu vergreifen und mich auf irgendeine Weise zu entstellen. Oft fragte ich ihn, ob er denn an meinem Herzen und guten Willen nicht genug habe, er möchte mir doch erlauben, mein Gesicht, das so vieles Unheil stifte, durch irgendein beizendes Mittel zu verderben. Aber er erwiderte mir immer: »Schöne Amelie, ich würde verzweifeln, wenn ich dich nicht mehr ansehen könnte. Ich würde der unglücklichste Mensch sein, wenn ich den ganzen Tag in meinem rußigen Laboratorium vergebens geschwitzt habe und meine Augen abends nicht mehr an deinem Anblick erquicken könnte. Du bist der einzige klare Punkt in meiner finstern Bestimmung, und wenn ich alle meine Hoffnung habe, nach schwerem Tagewerk zum Rauchfang hinausfliegen sehen, tritt mir alle meine Hoffnung am Abend in deiner Schönheit wieder entgegen. Er liebte mich zärtlich, aber Gott segnete unsere Liebe nicht, wir hatten keine Kinder. Als ich ihm meine Trauer hierüber einst sehr lebhaft mitteilte, ward er finster und sprach, so Gott will und mir nicht alles misslingt, wird uns auch diese Freude werden. An einem Abend kam er spät nach Hause. Er war ungewöhnlich froh und gestand mir, dass er heute mit einem sehr tief eingeweihten Adepten sich unterhalten habe, der einen lebhaften Anteil an ihm und mir zu nehmen scheine, und unsere Wünsche würden bald erfüllt werden. Ich verstand ihn nicht. Nach Mitternacht erwachte ich durch ein Geräusch. Ich sah meine ganze Stube voll fliegender, leuchtender Johanniskäfer. Ich konnte nicht begreifen, wie die Menge dieser Insekten in meine Stube gekommen sei. Ich erweckte meinen Mann und fragte ihn, was das nur zu bedeuten habe. Zugleich sah ich auf meinem Nachttische ein prächtiges venezianisches Glas voll der schönsten Blumen stehen und daneben neue seidene Strümpfe, Pariser Schuhe, wohlriechende Handschuhe, Bänder und dergleichen. Mir fiel ein, dass morgen mein Geburtstag sei, und glaubte, mein Mann habe mir diese Galanterie gemacht, wofür ich ihm herzlich dankte. Er aber versicherte mir mit den heiligsten Schwüren, dass diese Geschenke nicht von ihm herrührten, und die heftigste Eifersucht faßte zum ersten Mal in ihm Wurzel. Er drang bald auf die rührendste und dann wieder auf die heftigste Weise in mich, ihm zu erklären, wer diese Dinge hierher gebracht. Ich weinte und konnte es ihm nicht sagen. Aber er glaubte mir nicht, befahl mir aufzustehen, und ich mußte mit ihm das ganze Haus durchsuchen, aber wir fanden niemand. Er begehrte die Schlüssel meines Schreibepultes, er durchsuchte alle meine Papiere und Briefschaften, er entdeckte nichts. Der Tag brach an, ich verzweifelte in Tränen. Mein Mann verließ mich sehr unmutig und begab sich nach seinem Laboratorium. Ermüdet legte ich mich wieder zu Bett und dachte unter bittern Tränen über den nächtlichen Vorfall nach. Ich konnte mir auch gar nicht einbilden, wie er den Handel könne angestellt haben, und verwünschte, indem ich mich selbst in einem Spiegel sah, der meinem Bette gegenüber stand, meine unglückliche Schönheit. Ja, ich streckte gegen mich selbst vor innerem Ekel die Zunge heraus, aber leider blieb ich schön, ich mochte Gesichter schneiden, wie ich wollte. Da sah ich in dem Spiegel aus einem der neuen Schuhe, die auf dem Nachttische standen, ein Papier hervorsehen. Ich griff hastig danach und las unter heftiger Bestürzung folgendes Billet. »Geliebte Amelie, mein Unglück ist größer als je. Dich musste ich meiden bis jetzt, und nun muss ich auch das Land fliehen, in dem du lebst. Ich habe in meiner Garnison einen Offizier im Duelle erstochen, der sich deiner Begünstigung rühmte. Man verfolgt mich, ich bin hier in verstellter Kleidung. Morgen ist dein Geburtstag, ich muß dich sehen, zum letzten Male sehen. Heute Abend vor dem Tore findest du mich in dem kleinen Wäldchen, unter den Nußbäumen, etwa 100 Schritte vom Wege, bei der kleinen Kapelle rechts. Wenn du mir einiges Geld zu meiner Hilfe mitbringen kannst, so wird dir es Gott vergelten. Ich, Tor, habe es nicht unterlassen können, die letzten wenigen Louisdor meines Vermögens an das kleine Geburtstagsgeschenk zu verwenden, das du vor dir siehst. Wie du es erhalten und was ich dabei gelitten, sollst du selbst von mir hören. Schweigen musst du, kommen musst du, oder meine Leiche wird morgen in deine Wohnung gebracht. Dein unglücklicher Ludewig. Ich las diese Zeilen mit der heftigsten Trauer. Ich mußte ihn sehen, ich mußte ihn trösten, ich mußte ihm alles bringen, was ich hatte, denn ich liebte ihn unaussprechlich und sollte ihn auf ewig verlieren. Hier schüttelte der Bürgermeister lächelnd den Kopf und sprach, »So haben Sie also doch, meine Dame, für einen fremden Mann Zärtlichkeit empfunden?« Die Fremde erwiderte mit einem ruhigen Selbstgefühl, »Ja, mein Herr, aber verdammen Sie mich nicht zu früh und hören Sie meine Erzählung ruhig aus.« Ich raffte den ganzen Tag alles, was ich an Geld und Geschmeide hatte, zusammen und packte es in einen Bündel, den ich mir gegen Abend von unserer Magd nach einem Badehaus in der Gegend jenes Tores, vor welchem Ludewig mich erwarten sollte, tragen ließ. Dieser Weg hatte nichts Auffallendes, ich war ihn oft gegangen. Als wir dort angekommen waren, sendete ich meine Magd mit dem Auftrage zurück, mir um 9 Uhr einen Wagen an das Badehaus zu senden, der mich nach Hause bringen solle. Sie verließ mich, ich aber ging nicht in das Badehaus, sondern begab mich mit meinem Bündelchen unter dem Arm vor das Tor nach dem Walde, wo ich erwartet wurde. Ich eilte nach dem bestimmten Orte, ich trat in die Kapelle, er flog in meine Arme, wir bedeckten uns mit Küssen, wir zerflossen in Tränen. Auf den Stufen des Altares der kleinen Kapelle, die von Nußbäumen beschattet waren, saßen wir mit verschlungenen Armen und erzählten uns unter den zärtlichsten Liebkosungen unsere bisherigen Schicksale. Er verzweifelte schier, dass er mich nun nie, nie wiedersehen sollte. Der Abschied nahte, es war 8:30 Uhr geworden, der bestellte Wagen erwartete mich. Ich gab ihm das Geld und die Juwelen, und er sagte zu mir, »Amelie, hätte ich mich nur heute Nacht vor deinem Bette erschossen, aber der Anblick deiner Schönheit im Schlafe entwaffnete mich. An dem Riemengeländer deines offenen Fensters bin ich in deine Stube geklettert und habe die Johanniskäfer fliegen lassen, an denen ich auf meiner ganzen Reise gesammelt, weil ich mich erinnerte, dass du sie liebtest. Dann legte ich dir die neuen Schuhe und Strümpfe hin, und nahm ihr die mit, welche du am Abend abgelegt hattest. Dein trockner, ehrlicher Mann schien mir über seinen tollen Gedanken zu träumen. Ich habe ihn gestern schon gesprochen, er begegnete mir hier im Walde botanisierend. Es war schon düster, und da ich selbst Waldblumen dir zum Strauße suchte, hielt er mich für seinesgleichen, und wir gerieten in ein langes alchemisches Gespräch. Ich teilte ihm die Anweisung eines Mönches mit, der mich auf meiner letzten Reise in der Provence, als ich in einem Kloster übernachtete, lange von dem Geheimnis unterhielt, einen lebendigen Menschen auf chemischem Wege in einem Glase heraus zu destillieren. Dein guter Mann nahm alles für bare Münze, umarmte mich herzlich und bat mich, ihn bald zu besuchen, worauf er mich verließ. Ach, er wußte nicht, daß ich ihn in derselben Nacht wirklich auf halsbrechendem Wege besuchen sollte. Wie muß ich dich bedauern, daß du kinderlos und eines solchen toren Gattin bist! Ich war noch unwillig auf meinen Mann wegen seiner nächtlichen Eifersucht und sagte, ja, ich habe ihn als einen Toren kennengelernt. Aber da die Zeit der Trennung fast verflossen war und ich meine Arme um ihn schlank und ausrief, lebe wohl, lieber, lieber Ludewig, sieh, wie diese heilige Stunde des Wiedersehens verflossen ist, so geht auch bald das ganze elende Leben dahin. Habe ein wenig Geduld, alles ist bald zu Ende. Da brach er 3 Nüsse von einem Baume bei der Kapelle und sprach, »Diese Nüsse wollen wir zu ewigem Angedenken noch zusammen essen, und so oft wir Nüsse sehen, wollen wir aneinander gedenken.« Er biss die 1. Nuss auf, teilte sie mit mir und küßte mich zärtlich. »Ach«, sagte er, »da fällt mir ein alter Reim von den Nüssen ein. Er fängt an, »Unica nux prodest«, »eine einzige Nuss ist nützlich«, aber es ist nicht wahr, denn wir müssen bald scheiden. Die folgenden Worte sind wahrer, nocet altera, die zweite schadet. Jawohl, jawohl, denn wir müssen bald scheiden. Da umarmte er mich unter den heftigsten Tränen und teilte die 3. Nuss mit mir und sagte, bei dieser sagt der Spruch wahr, o Amelie, vergiß mich nicht, bete für mich, tertia mors est, die 3. Nuss ist der Tod. Da fiel ein Schuss. Ludewig stürzte zu meinen Füßen. »Tertia mors est«, schrie eine Stimme durch das Fenster der Kapelle. Ich schrie, »O Jesus, mein Bruder, mein armer Bruder Ludewig, erschossen!« »Allmächtiger Gott, Ihr Bruder war's?« rief der Bürgermeister aus. »Ja, es war mein Bruder«, erwiderte sie ernst. »Und nun erwägen Sie mein Leid, da mein Mann, als der Mörder, mit einer Pistole vor mich trat. Er hatte noch einen Schuss in dem Gewehr, er wollte sich selbst töten. Ich aber entriss ihm die Waffe und warf sie in das Gebüsch. »Flieh, flieh«, rief ich aus, »die Gerechtigkeit verfolgt dich, du bist ein Mörder geworden.« Er war in Schmerzen versteinert, er wollte nicht von der Stelle, wir hörten Leute, die sich auf den Schuss von der Landstraße nahten. Ich gab ihm das Geld und die Geschmeide, die ich meinem Bruder bestimmt hatte, und stieß ihn aus der Kapelle hinaus. Nun ließ ich meinem Wehgeschrei vollen Lauf, und die Ankommenden, unter welchen Männer waren, die mich kannten, brachten mich wie eine Halbwahnsinnige nach Hause. Der Leichnam meines Bruders ward auf das Rathaus gebracht. Es begann eine grässliche Untersuchung. Glücklicherweise fiel ich in ein hitziges Fieber und war lange genug ohne den Gebrauch meiner Sinne, um meinen Gemahl nicht eher verraten zu können, als bis er bereits in völliger Sicherheit über der Grenze war. Kein Mensch zweifelte, dass er der Mörder sei, weil er an demselben Abend verschwunden war. Die Verleumdung fiel nun mit ihren greulichsten Zungen über mich her. Alles, was andere Frauen von mir sagten, die mich meines Elends, meiner Schönheit wegen, beneideten, alle Schandreden der Männer, welche nichts an mir ärgern konnte als meine Tugend, will ich hier nicht wiederholen. Genug, wenn ich sage, dass man mir den Beweis, der Ermordete sei mein Bruder, durch den schändlichsten Verdacht zu erschweren suchte. Alles wollte mich in den Staub treten, um über meine gehässige Jugend zu triumphieren. Dabei genoss ich der ekelhaftesten Teilnahme aller jungen Advokaten und war im Begriffe, vor Bedrängnis und Jammer wirklich den Verstand zu verlieren. Auf ein Testament meines Mannes zugunsten meiner ließ ich die Apotheke unter Administration setzen und zog mich auf mehrere Jahre in ein Kloster zurück. So verstummte endlich das Gespräch, und ich beschäftigte mich während dieser Zeit mit der Zubereitung der Arzneien für die Armen, welche die Klosterfrauen verpflegten. »Ihr Unglück rührt mich ungemein«, entgegnete der Bürgermeister, »aber die Art, wie Sie von dem Betragen Ihres Bruders sprachen, machte auch mir eher den Eindruck eines Geliebten als eines Bruders.« »O, mein Herr«, erwiderte die Fremde, »dies eben war eine Hauptursache meines Leides. Er liebte mich mit größerer Leidenschaft, als er sollte. Und mit der kräftigsten Seele arbeitete er dieser bösen Gewalt meiner Schönheit entgegen. Er sah mich manchmal in mehreren Jahren nicht. Ja, er durfte mir selbst nicht mehr schreiben. Nur die Not hatte ihn bei dem letzten Vorfalle zu mir getrieben, und so konnte ich ihm meinen Anblick doch nicht versagen. Mein Mann kannte ihn nicht, und ich hatte ihn allein geheiratet, um die Leidenschaft meines Bruders entschieden zu brechen. Ach, er hat sie selbst gebrochen mit seinem Leben. Mein Mann, von seiner Eifersucht beunruhigt, hatte sein Laboratorium früh verlassen. Die Magd sagte ihm, dass ich nach dem Badehause sei. Es fuhr ihm der Gedanke an Verrat durch die Seele. Er steckte eine doppelte Pistole zu sich und suchte mich in dem Badehause auf. Er fand mich nicht, aber hörte die Aussage der Bademeisterin, sie habe mich zum nahegelegenen Tore hinausgehen sehen. Da erinnerte er sich des Fremden, der gestern mit ihm in dem Wäldchen geredet und ihn auch nach seiner Frau gefragt hatte. Er erinnerte sich, dass derselbe Johanniswürmer gefangen. Sein Verdacht erhielt Gewissheit, er eilte nach dem Wäldchen, nahte der Kapelle, hörte das Ende unserer Unterredung, tertia mors est, er beging die schreckliche Tat. »O, der unglückliche arme Mann«, rief der Bürgermeister aus, »aber wo ist er, was macht er, was führt Sie hierher, konnten Sie ihm verzeihen, werden wir ihn hier wiedersehen?« »Wir werden ihn nicht wiedersehen, ich habe ihm verziehen, Gott hat ihm verziehen«, versetzte die Fremde, »aber Blut will Blut, er konnte sich nicht selbst verzeihen. 8 Jahre lebte er in Kopenhagen an dem Hofe des Königs von Dänemark, Christian des Vierten, als Hoflaborant, denn dieser Fürst war den geheimen Künsten sehr zugetan. Nach dem Tode desselben zog er an manchen norddeutschen Höfen herum. Er war immer unstet und von seinem Gewissen gepeinigt, und wenn er Nüsse sah und von Nüssen hörte, fiel er oft plötzlich in die heftigste Trauer. So kam er endlich zu ihnen, und als er hier den unglücklichen Vers hörte, floh er nach Basel. Dort lebte er, bis die Nüsse wieder reiften. Da ward seine Unruhe unaufhaltsam, seine Zeit war abgelaufen. Er reiste ab nach Lyon und lieferte sich selbst den Gerichten aus. Er hatte vor 3 Wochen ein rührendes Gespräch mit mir. Er war gut wie ein Kind. Er bat mich um Vergebung. Ach, ich hatte ihm längst vergeben. Er sagte mir, ich solle nach seiner schimpflichen Todesstrafe Frankreich verlassen und nach Colmar reisen. Dort sei der Bürgermeister ein sehr redlicher Mann. 2 Tage hierauf ward er unter unzähligem Volkszulauf bei der Kapelle, wo der Mord geschehen, enthauptet. Er kniete nieder in dem Kreise, brach 3 Nüsse desselbigen Baumes, welcher meinem Bruder die Todesnuss getragen hatte, teilte sie alle 3 mit mir und umarmte mich nochmals zärtlich. Dann brachte man mich in die Kapelle, wo ich betend an den Altar niedersank. Er aber sprach draußen, unica nux prodest, altera nocet, tertia mors est. Und bei diesem letzten Worte machte der Schwertstreich seinem elenden Leben ein Ende. Dieses ist meine Geschichte, Herr Bürgermeister. Mit diesen Worten endete die Dame ihre Erzählung. Der Bürgermeister reichte ihr gerührt die Hand und sagte: »Unglückliche Frau, nehmen Sie die Versicherung, dass ich von Ihrem Unglücke tief gerührt bin und das Vertrauen Ihres armen Mannes auf meine Redlichkeit auf alle Weise zu Ihrer Beruhigung wahrmachen will.« Indem er dies sprach und, seine Tränen unterdrückend, auf ihre Hand niedersah, bemerkte er einen Siegelring an ihrem Finger, der einen lebhaften Eindruck auf ihn machte. Er erkannte auf ihm ein Wappen, das ihn ungemein interessierte. Die Dame sagte ihm, es sei der Siegelring ihres Bruders. »Und sein Familienname heißt?« fragte der Bürgermeister lebhaft. »Piotas«, erwiderte die Fremde, »unser Vater war ein Savoyarde und hatte einen Kram in Montpellier.« Da wurde der Bürgermeister sehr unruhig. Er lief nach seinem Pulte, er holte mehrere Papiere hervor, er las, er fragte sie um das Alter ihres Bruders, und da sie zu ihm sagte, heute würde er 46 Jahre alt sein, wenn er noch lebte, sagte er mit freudigem Ungestüme, »Recht, ganz recht, heute ist er so alt, denn er lebt noch. Amelie, ich bin dein Bruder. Ich bin von der Amme deiner Mutter gegen das Söhnlein des Mechanikus Maggi ausgewechselt worden. Dein Bruder hat dich nicht geliebt. Es war Maggis Sohn, der deines Bruders Namen trug und eines so unglücklichen Todes starb. Wohl mir, dass ich dich fand.« Die gute Dame konnte sich in diese Rede gar nicht finden, aber der Bürgermeister überzeugte sie, durch ein über diesen Austausch von der Amme auf ihrem Todesbett aufgenommenes Protokoll, und sie sank ihrem neugefundenen Bruder in die Arme. Sie soll nachher dem Bürgermeister 3 Jahre die Haushaltung geführt haben und, als er gestorben, in das Kloster zu St. Clara in Colmar gegangen sein und demselben ihr ganzes Vermögen vermacht haben. Ende von »Die drei Nüsse«, gelesen von Carlsson.